Wisst ihr, wer eben eingetroffen ist? Ja. Mein großer Showgast. Nee, wer denn? Das kannst du doch jetzt auch nicht wissen. Das hat mir den Rest gegeben irgendwie. Was hat dir den Rest gegeben? Ja, die traurige Musik jetzt, die ganzen 2 Stunden Soundgarden. Ach, die war doch aber großartig, oder? Naja, ich weiß nicht. Was heißt denn, du weißt nicht? Wie man es nimmt halt. Da habe ich auch ein bisschen den Eindruck, dass du das nicht weißt. Ja. Ach Mensch. Nee, soll ich's anmachen? Wo bist denn du? Sag mal, sprich mal an. Mach mal so richtig stage-mäßig. Rechts von dir. Ja, hab ich. Wantang, Wantang. Check. Hey, Johnny ist hier eingetroffen. Ist das nicht toll? Ja. Ach Mensch. Nee, aber das ist irgendwie ein ganz Dämpfter. Michael war dein Name, oder? Ja. Michael, der hat sich nämlich extra für die Sendung eine Kerze ins Fenster gestellt und was kleines Schwarzes angezogen. Michael? Ja, wobei mit der Kerze ist er sowieso toll, finde ich ja gut, aber mit dem kleinen Schwarzen galt eigentlich eher für Frauen. Wieso denn? Naja, sieht doch, kriegt man den Michael aus Lichtenberg in einer Radlerhose? So separatistische Scheiße, was du hier machst. Warum soll er kein kleines Schwarzes anhaben? Michael, findest du, dass ich hier separatistische Scheiße mache? Also jetzt ganz unabhängig davon mal, was das sein mag. Naja, manchmal schon. Siehst du? Sag mal, naja, okay, also viel Spaß noch, ja? Ja, danke, Michael. Ja. Tschüss. Die Show, in der die Hörer schneller auflegen. Das ist eigentlich meine Show. Ich habe was ganz Tolles für uns beide. Button! Also eigentlich hauptsächlich für dich, aber es ist zweimal. Wobei ich nicht weiß, ob ich das anziehe. Kannst du dich dran erinnern? Sie Radlerhose? Nee. Ah. Aber kannst du dich daran erinnern, dass wir uns irgendwann mal über Kuttner-T-Shirts unterhalten haben? Ja. Ja, guck mal hier, was ich hier habe. Oh. Oh, die ziehen behalten wir selber. Eins für dich? Ja. Und da steht aber nur Kuttner drauf. Ja, auf meinem steht auch Kuttner. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich dachte, auf meinem steht Johnny. Klasse. Nee, du musst das anziehen und dann denken die alle, du bist ich. Na super, dann krieg ich andauernd aufs Maul. Stimmt doch ja nicht. Nein. Da kriegst du voll... Ich trage doch kein T-Shirt, wo Kuttner draufsteht. Na, wieso denn nicht? Na, weil... Pff. Na, ich würde ein Johnny-T-Shirt würde ich tragen, ohne Probleme. Ja, ein Johnny-T-Shirt würde ich auch tragen. Aber klar, ein Kuttner-T-Shirt würde ich auch tragen. Nee, klar, ich zieh das an. Das ist voll unsymmetrisch. Warte mal, wieso denn aber linksrum oder was? Willst du den mal anrufen? Der hat den Vater für ihn anrufen, ja. Ja? Dann ruf ich den mal an. Und zwar musst du die Nummer hier nehmen, warte mal. Ja. Die dann mitten im Brief steht, die Mobilfunknummer. Ja. Weil der ist gerade unterwegs. Warum funktioniert das hier nicht? Ich muss erst eine 0 wählen. Gilt das jetzt als 0? Nee. Muss ich nochmal auflegen, wa? Nee, warte, du musst nur... Also... Nee, ja. So, jetzt... Nee, nochmal draufdrücken auf die 10? Nee, auf die 10 erst nochmal. Wieso denn das? Na, weil der muss blinken. So, jetzt machst du eine 0? Nee, dann nimm mal die 9. Nee, mach mal 10 nochmal. Nee, erst die 10 einmal drücken, jetzt auf. Genau. So, und jetzt? Nee, dann nimm mal die 9. Die Leitung 9. Nochmal. Nee, nochmal. Nee, die 9. Nicht die 0. Ach, warte mal, ich komm mal rüber. Also, ich konnte das schon mal. Also, mir liegt das nicht. Jetzt entsteht wieder beim Zuhörer hier so ein völlig ungünstiger Eindruck. Kann man sagen. Kick mal, ja, nicht. Warte mal. Na, aber warum denn nicht? Warte mal. Die Anlage ist kaputt, das Radio ist kaputt. Technik! Rettungsschwimmer! Wir müssen den Sturmball hochziehen. Ach ja, nee, du musst die 10, nicht die 0. Die ja, 0. Da musst du halt hier an. Na, aber das nützt doch ja nicht, oder? Doch, da kannst du auch. Ja, hast du die Nummer hier? Hier ist die Nummer. Warte mal. Die ist jetzt total interessant. Bleib dran am Radiogerät. Das ist einer der spannendsten Momente, glaube ich, in der Radiogeschichte der letzten 30 Jahre. 2 Debile telefonieren im Radio. Und haben aber auch nichts zu sagen zwischendurch. Wähle. Oh, ist frei. Wir müssen eher comic-mäßig. Wähle. Ring, ring. Warte mal. Klingelt? Abheb. Abheb. Ja, Otto, hi. Johnny und Kuttner hier. Ja, warte mal. Wir versuchen, eine Sendung zu stellen. Liebe Zuhörer, ich kann euch versichern, Johnny telefoniert jetzt mit jemandem. Kannst du den hören jetzt? Ich höre dich. Kannst du ihn hören? Nee, jetzt hast du aufgelegt. Halt den Eindruck, oder? Nee, ich bin dran. Ach, du bist da dran. Siehste? Toll, wie Johnny das gemacht hat. Ja, Jürgen, aber ich höre dich kaum, du bist ganz leise. An mir liegt das nicht. Das ist extrem selten, dass ich ganz leise bin, wirklich. Glaub mir, an mir kann es nicht liegen. Otto, Johnny wird es bestätigen. Otto, danke für die T-Shirts. Otto, tolle T-Shirts. Ja, gerne. Finde ich gut. Wo haben wir dich jetzt gerade wachgeklingelt? Nee, nicht wachgeklingelt. Ich sitze hier von 3 wunderschönen Frauen umringt im schönen Mecklenburg-Vorpommern. Oh, super. Ach, ehrlich? Kann euch wollen wir nicht tauschen? Otto, dann gib uns noch mal die... Otto, haben die auch so eine schicken Kuttner-T-Shirts an? Und nee, die tragen natürlich alle Johnny-T-Shirts, das ist doch klar. Nein, so dass das K und das R ganz groß sind dann bei denen? Bitte was? Oh Mann. Ach Mensch, ich versuche wieder unanständige Bemerkungen zu machen. Nee, die unanständige Bemerkung machst du mal nicht. Aber ich kann dich nur ganz schlecht hören, weil ich hab das Radio jetzt nicht, verstehst du? Also ich hab dich hier nur auf der Heumuschel und wenn ihr durcheinander quatscht, dann versteh ich euch kaum. Oh, okay, dann reden wir nacheinander. Also hier ist Johnny jetzt. Ja. Ich hatte ja irgendwie... Feinet nacheinander. Ich habe mich ja total gefreut. Ich dachte, aha, ein Kuttner-Shirt und nehme das Shirt weg und denke unten Johnny-Shirt. Aber nee, zwei Kuttner-Shirts. Nee. Ihr habt ja nur von Kuttner-Shirts gesprochen. Ja, das stimmt. Ich habe die Telefonnummer noch draufgesprüht, aber dann habe ich mir gesagt, nee, das ist blöd, das kommt nicht gut. Aber ich habe mir gedacht, weißt du, ich schicke eins in einer ordentlichen Größe für dich und dann habe ich ein kleines für einen Kuttner geschickt. Mann, das sieht ja echt ein bisschen aus. Das Große aus. Ist für mich. Dabei bin ich doch das schmaler. Ist Große. Also ich ja, bin nein, zwar ich länger, aber... Ich habe L und nicht einfach nur riesen Schultern reingetan. Ach so, ich bin eher M. Ah, das L ist aber gut für mich. Naja, du hängst da voll drinne. Das sieht absolut lächerlich aus, echt. Johnny, hängst du mal einmal rein. Nein, das sieht total komisch aus. Zieh das ruhig nochmal an, Johnny. Dir fällt mir gut, wenn du das hier anhast. Ja, das steht mir gut. Ich kann dir vorstellen, so ein T-Shirt über den Besenstiel gezogen. Das ist egal, ob das S oder XXL ist. Stopp den Kunden an die Klappe. Darf er nicht, ist ja meine Sendung. Meine Sendung! Ach ja, stimmt, ja. Das ist komisch, also weil das jetzt wirklich nur so ganz nüchtern, ganz trocken zu verfolgen, ist ein bisschen doof, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, was da abgeht. Ja, ne, also aber eigentlich... Moment, geht nicht mehr ab, als du hörst. Ja. Ja? Otto, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Naja, weil ihr... Niemand hat gerade gehört. Nee, wir haben doch letzte Woche telefoniert. Ihr habt die Sachen mit dem Girlie-Shirt gebracht und hab ich angerufen und gesagt, ich stelle euch hier her, kein Thema. Ach so, du warst das. Jetzt, ich erinnere mich. Und dann habe ich gesagt, hier keine Seifenblasen schlagen und habe mich dann gleich drüber gemacht, habe meinen Schrank gekickt, weil ich noch einen T-Shirt und habe die gegriffen und habe gesagt, naja, Girlie wäre natürlich... Ach, warte, hast du so alle stockige T-Shirts aus deinem Schrank genommen? Die sind brandneu. Nein, die sind nagelneu. Nee, riech da mal dran. Ne? Nein, das ist die Farbe vom Sprühen. Riech mal unter den Arm. Nein, die sind frisch. Das riecht voll Otto-mäßig, oder? Nee, meins riecht nach Frau. Echt? Wie heißt denn deine Freundin? Dörte. Das riecht doch... Deins riecht nach Dörte. Nee, nach Dörte riecht meins nicht. Ist Dörte ein bisschen größer als du? Nee. Aber ein bisschen L ist die eher. Und du bist eher M, oder? Sei mal ehrlich. Nee. Ich hab XL. Ach, wirklich? Ja. Ich kenne ja keine Menschen, die XXL eigentlich wirklich, wirklich rinpassen. Doch. Da gibt's so eine. Der Kollege Kerkhoff lacht, weil er denkt, er sei vielleicht ein XXL-Typ. Matthias Kerkhoff, du bist auch kein XXL-Typ, glaubt mir. Moment, nee, ich hab nicht XXL gesagt, ich hab XL gesagt. XL. Das ist ein Unterschied. Ja. Sag mal, das sollen ja nur Girly-Shirts sein. Hast du denn schon mal an Girlies ausprobiert? Bitte? Ja, meins ja. Was sagst du? Ob du die schon mal so an Girlies ausprobiert hast, wenn das Girly-Shirts sein sollen? Wenn was sein soll? Girly-Shirts. Ja. Ja. Das hast du jetzt verstanden, das Wort. Ja, ich hab's schon verstanden. Wenn ja. Jetzt so, hast du die denn mal ausprobiert? Wir sind ja nur, also weder Johnny noch Icke sind der Inbegriff eines Girlies, oder? Nee, naja, aber das war jetzt einfach mal, ich hab mir das so gedacht, weil ihr habt ja eigentlich die Frage gestellt, ob sich die Mädels vorstellen können, mit einem Girly-Shirt rumzurennen, wo dein Kuttner draufsteht. Ja. Und dann habe ich mir aber gedacht, das ist ziemlich blöd, wenn ihr beide ein Girly-Shirt anhabt. Also habe ich gesagt, na, reicht ein normales T-Shirt auch. Erstmal ein Boily-T-Shirt, ja. Ein Boily-T-Shirt, genau. Und hab das erstmal nur, damit ich eben nicht nur irgendwelche Blasen mache, sondern einfach mal was bringe, ne? Hab ich mir gedacht, mach's fertig und schick's hin. Und wenn die der Bedarf, ja, die Markt, ja. Der Markt das hergibt, dass der Bedarf da ist, dass es genug Girlies gibt, die unbedingt euch das Zeug vom Leibe reißen wollen, aber sie dann doch lieber nicht Boily, sondern Girly haben wollen, dann könnte man sich überlegen, doch noch ein paar richtige Girlies zu machen. Aber du selber hast das jetzt auf deinem XL-Körper noch nicht mal so durch Mecklenburg-Vorpommern getragen, um zu sehen, wie das jetzt auf Girlies wirkt. Nee. Ob die vielleicht total zu Boden fallen gleich. Das wäre dann nicht auszuhalten, weil ich hatte ja gesagt, ich sitze hier schon mit drei Girlies rum, weißt du, wenn ich jetzt noch ein Kuttner-Shirt anhätte, dann wäre alles zu spät. Ach ja? Ich will hier noch mit heiler Haut nach Hause kommen, weißt du, ich muss morgen wieder Richtung Süden, Richtung Preußen fahren. Wie, du meinst, das nützt was? Hörst du, wie die gleich richtig verrückt werden? Ja, nee, ich höre eher, wie die lachen. Ich glaube, er hat nur meinen Namen gesagt und schon sind die wieder alle verrückt geworden, die Frauen. Jürgen, ich muss sie jetzt wirklich auf den Boden zurückbringen, ich glaube, die kenne ich ja nicht, das ist grausam. Ja, aber die können ja trotzdem verrückt werden, wenn mein Name sagt. Vielleicht ist jetzt, sagen wir mal, so Merseburger Zauberbuch ein geheimer Spruch. Aber Merseburg ist irgendwo nicht Mecklenburg, ne? Nee. Also nee. Ich glaube ja, dass wenn wir abstimmen würden, dass mehr Leute mit einem T-Shirt, wo mein Hintern drauf ist, rumlaufen würden, als mit deinem Namen. Also. Aber, ja, weil dann ist überhaupt gar nichts zu sehen, ein T-Shirt, wo dein Hintern drauf also, ist. Also Vorsicht, Vorsicht, weil, Vorsicht. Arschlos, Arschlos. Also das verbitte ich mir. Aber zack, zurückgeschlagen. Naja, dafür ist mein Nachname länger. Ja, Mensch. Ja, Häuslerbauer drauf ist auch kein Thema. Aber da können wir einen Häuslerbauer draus machen, ne? Ja, ja, nee. Ja, doch, finde ich ja, gut. Können wir einen Schwaben, das hätten wir gut, würde ich auch tragen. Ich weiß nicht, wieso ich euch so hasse. Ja, Otto, jedenfalls vielen, vielen, vielen Dank. Gerne. Echt, also wenn demnächst jemand zu sehen ist mit einem Kuttner-T-Shirt, dann ist das Kuttner. Die gibt es ja bloß zwei. Genau. Ich habe ja. Original bloß die Beine. Ich meine, die Schablonen habe ich noch, also wenn noch sein soll und so weiter, können wir, ja. Man kann das ja auch richtig so richtig ordnen. Also wenn er einen sympathischen Eindruck macht, der den Träger, dann bin ich es. Ansonsten andere T-Shirt hat Johnny. Wenn es eher so ein raffer, animalischer Typ ist, dann bin ich das. Naja, deswegen habe ich das auch mit so einer etwas animalischeren Schrift geschrieben, ne? Weil ich habe dann für den Herrn Dr. Jürgen Kirkhörtner. Sachlicher muss man doch mehr die künstlerische Schrift. Muss man zeigen, sind die unterschiedlich? Ja, klar. Ach, Tatsache, meins ja. Ist cooler. Meins muss jetzt man einbügeln. Muss ich man die einbügeln? Ich hab gedacht, Johnny, weißt du bist ja doch mehr der Comic-Typ. Weißt du, halt mir gedacht, ja. So eine Strichschrift. Ist das so Kartoffeldruck, sag mal? Nee. Das ist gesprüht, das sieht man doch. Ach, da hast du extra so ausgeschnitten? Ja, ich hab das auch mit dem Computer geplottet und so. Also, ach, ihr plottet so, ja. Wie, was hast du nur für ein Plottet? Das ist ja voll geplottet. Was machst du nur beruflich? Super geplottet. Bitte? Was machst du nur beruflich, Otto? Na, ja, also Plotter. Was machst du? Grafik. Werbung? Ja. In Mecklenburg-Vorpommern? Zurzeit ja. Das ist ja oben bitter, deswegen oder? Deswegen muss ich gestern habe ich den Fax gekriegt, ich muss dann heute unbedingt hierher. Und mit einer Träne im Knopfloch habe ich gesagt, okay, wenn ihr wollt, dann komm ich. Sag mal, gibt es so spezielle Fleischerschriften zum Beispiel? Fleischerschriften? Ja. Fällt mir jetzt im Kopf nicht ein, aber könnte man machen. Oder Lebensversichererschriften? So mehr so eine Langweilige, meinst du? Naja, irgendwie sowas, ja. Ja, sicher, bestimmt. Könnte man machen. Ja. Also ich denke mir mal, dass du eigentlich für jeden Charakter entsprechende grafische Adaption machen kannst und dann auch eine entsprechende Schrift draufbringen kannst. Für jeden Charakter. Weißt du, wie die Fritz-Schrift heißt? Bitte? Weißt du, wie die Fritz-Schrift heißt? Hat die Namen echt nicht? Natürlich ja, hat die einen. Verkehrt rum, F kennt ja jeder, ne? Nee, ich meine jetzt nicht vom Logo, sondern die Schrift, die wir sonst benutzen. Das ist eine blöde Frage. Ach so, nee, Ritz, hier meinst du Ritz? Aber weil ich hab mit Matthias schon mal so ein bisschen rumexperimentiert. Ach, Matthias, ihr kennt euch. Ja, wir kennen uns. Matthias ist ja hier, mach doch mal Matthias Mikro. Ja, schönen Gruß an Matthias. Ich bin gerade hingekommen, genau. Grüß dich, Matthias. Grüß dich. Ich weiß, es hat etwas gedauert, aber ich hab's geschnallt irgendwann. Ich hab mal wieder einen Schlag ins Wasser gemacht. Sag mal, ja, kann ich eigentlich jetzt gehen? Ich unter anderem Fritz Bandenwerbung geplottet. Ja. Ja, wir müssen jetzt gerade Nachrichten machen. Otto, danke schön und ich geh schon mal. Ja, okay. Ciao. Hey, tschüss, Otto. Ciao. Dann machen wir auch Schluss, ja, damit Matthias mal zu Wort kommt. Ja, lass mal Matthias ein bisschen was vor. Ja? Ja, okay, tschüss. Euch noch schönen Abend, ciao. Ja. Ciao, dir auch. Tschüss. Mit drei Frauen. Matthias hat sich extra was aufgeschrieben für uns zum Vorlesen. Ja, so ein bisschen, ne? Hier mitgebracht, oder? Ja. Eigentlich ist er schon vorbei, ne? Ja? Tschüss. Ja. Also, kriegen wir. Ach, tschüss, Johnny. Ja, ich geh auch schon mal. Ich packe jetzt noch die CDs ein für die Hörer und Hörerinnen, damit die ganz schnell haben. Ach, die musst du jetzt noch so verpacken und ja, mit Klebestreifen zu und handschriftlich? Ach Mann. Ja. Ach Kleiner, dann komm doch nochmal rein, wenn du fertig bist. Nee, ach, ich muss ja dann noch nach Hause. Ich würde dir dann nochmal so über die Haare streichen und sagen, tschüss Johnny. Ja. Nee, ach, ich gehe dann. Ich pack die jetzt noch ein für die Hörer. Ach Mann, Johnny. Ach ja, ehrlich? Nee. Ach Mann, das ist aber auch hartes Schicksal, wa? Ach, du aber eben noch voll triumphiert, hä? Mit MTV-Stars quasi parliert. Na, das und ist ja eigentlich so von so MTV zum, und Viva und so zum ist ja eigentlich eklig. Packer degradiert. Ja. Nee, ruckzuck. Na, da gibt ja diesen Spruch vom Tellerwäscher zum Müllerfuhrmann. Und bei mir ist halt vom Moderator zum Packer. Ja. Ja, ist aber auch schön. Ja, dann pack schön. Ja. Viel ja? Spaß noch. Wisst doch, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ist klar. Tschüss, Johnny. Ciao. Wir machen hier Nachrichten. Immerhin schon 22.37 Uhr, die spätesten Nachrichten Deutschlands. Fritz, Kurzinfo. Bombenexplosion. Bei einem Anschlag auf die Pariser Schnellbahn sind am Abend zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach jüngsten Angaben wurden 85 Personen verletzt. Bei drei Menschen besteht kaum Hoffnung, dass sie das Attentat überlebten. Die Fahndung nach den Tätern blieb bis zur Stunde ohne Erfolg. Demonstration. Gegen die Rotstiftpolitik im Bildungsbereich haben heute Berliner Schüler, Eltern und Lehrer vor dem Roten Rathaus protestiert. Sie verwiesen vor allem auf die zu großen Klassen, die unzureichende Ausstattung mit Schulbüchern sowie baufällige Schulen und Turnhallen. Anklage. Auf erhebliche Defizite in der Menschenrechtspolitik von Bundestag und Bundesregierung hat das Forum Menschenrechte aufmerksam gemacht. Als Beispiele wurden der Umgang mit Asylbewerbern und Ausländern sowie die Verletzung sozialer Menschenrechte im Zuge der staatlichen Sparpolitik genannt. Massenkundgebung. Ungeachtet weiterer Warnungen der serbischen Regierung haben heute in Belgrad erneut zehntausende Menschen den Rücktritt von Präsident Milosevic gefordert. Sie verlangten außerdem die sofortige Freilassung aller verhafteten Demonstranten. Sport. UEFA-Pokal. Im Achtelfinal-Rückspiel um den UEFA-Pokal unterlag der Karlsruher SC am Abend Brøndby Kopenhagen mit 0:5 und schied aus dem Wettbewerb aus. Auch der Hamburger SV schied aus. Er verlor das Spiel gegen AS Monaco 0:2 nach Elfmeterschießen. Dagegen gewann Schalke 04 gegen den FC Brügge mit 2:0 und zog in die nächste Runde ein. Wetter. Abends und nachts im Fritz-Radeland örtlich Regen, Tiefstwerte zwischen 2 und 5 Grad. Wetter. Na jetzt stimmt aber nicht. Grad. Verkehr. A13, A10 und A2 Dresden Richtung Magdeburg. Hier fährt ein Schwerlasttransport, der nicht überholt werden kann. Die Fahrtstrecke A13 Bersetal, Schönefelder Kreuz, A10 Dreieck Potsdam, Dreieck Werder, A2 Landesgrenze Sachsen-Anhalt. Bitte Vorsicht bei der Annäherung, es kann zum Stau kommen. Bundesstraße 96, Klein A, Oranienburg Richtung Berlin, also die alte 96. Ortslage Schildow, Sperrung wegen eines Feuerwehreinsatzes. Diesen Bereich auch bitte weiträumig umfahren. Vielen Dank, Matthias. Liest sich schwerer so spät, die Nachrichten, oder? Mhm. Ja? Tut mir ein bisschen leid, dass ich das jetzt so verzögert hat, macht aber nichts. Du hast gesehen, das ging um mich. Immerhin gibt's die nächsten Infos schon in 50 Minuten. Super! Vielen Dank! Das waren Fritz Kurzinfo mit Matthias Karkow. Ich habe Eltern gesehen, die die Kinder nicht mehr tragen konnten, weil sie selber aufgeplatzte Füße hatten. Die Kinder konnten auch nicht mehr laufen. Das sind 500.000-600.000 Menschen und in diesem Gewühle sind sehr viele Kinder verloren gegangen. Fritz und die Ärzte ohne Grenzen sammeln für die Kinder in Ruanda. Musikwunsch gegen Spende. Ihr geht zur Bank, zahlt eure Spende ein und schickt den Beleg mit eurem Musikwunsch an Fritz. Postfach 909000 in 14439 Potsdam. Eure Spende geht direkt an ein Kinderwaisenhaus in der Nähe von Goma. Und nur, also wirklich nur dahin. Jetzt einzahlen. Spendenkonto Ärzte ohne Grenzen. Stichwort Kinder in Ruanda. Sparkasse Bonn. Kontonummer 97097. Bankleitzahl 380 500 00. Und ab mit dem Beleg an Fritz. Musikwunsch nicht vergessen. Und am 21. Dezember gibt's eure Musik den ganzen Tag. Eure Spenden für Ruanda. Auf Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Hallo, Nabend. Nee, falsch, hier. Elvis. Aber ganz böse, du. If you're looking for trouble, you came to the right place. Klar, wer seid, wa? If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack. I never looked for trouble, but I never ran. I don't take no orders, no kind of man. I'm only made out of flesh, blood, and bone. But if you're gonna start a rumble, don't you try at all at all, because I you mess around with me. dann will ich mal fair sein und hier gleich die Telefonnummer durchsagen lassen. Ah, jetzt aber richtig. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Ah, eine zweite könnt ihr wegstreichen, aber die Nummer könnt ihr euch merken. Wollen wir, gibt ihr, ach, wir fangen einfach an, oder? Hallo? Hallo? Hallo? Ja, hallo? Hey. Ja, schnell antworten, hallo! Ja, hier ist Sebastian. Ja, tag Sebastian. Tagchen. Ja, je langsamer man mal redet, umso weniger kommt man ja quasi zu Worte. Von daher, da ich selber mal so viele Quatsch habe, und ich werde so Musik zwischendurch gespielt, dann sind noch lauter andere Elemente in der Sendung, da bleibt irgendwie kaum noch effektive Netto-Redezeit. Von daher muss man da ganz schnell reden. Ja, dass man möglichst viel sagen kann in dieser Sendung. Hi! Ja, ich wollte nur sagen, was stimmt was nicht in den Nachrichten? Was stimmt nicht in den Nachrichten? Schalke hat 2-1 verloren. Ach. Wo ist denn der Kollege Kerkhoff? Na, den werden wir zur Rechenschaft ziehen. Wenn der wieder aufgetaucht ist, dann werde ich den gleich interviewen. Ich habe noch eine Frage. Was ist dein Thema heute? Ach so, das ist eine gute Frage. Hast du außer dieser Frage noch andere Fragen grundsätzlicher Art? Ach, eigentlich nicht. Ein bisschen dreckig vielleicht, aber... Ah, siehst du, das ist natürlich blöde, weil das Thema heute sind Fragen, die man so hat. Ach so. Also Fragen, die einen schon längere Zeit beschäftigen. Oder es gibt ja auch so Situationen, dass man 10 Jahre lang einer Frage nachgegangen ist. Ja, vielleicht aus einem bestimmten individuell persönlichen Unglück heraus. Oder weil man Atomphysiker ist. Oder aus anderen Gründen. Weil einem ein Unglück zugestoßen ist. Schon wieder beide Beine ab, ja? Und da stellt man sich ja dann doch Fragen. Ja. Und kommt möglicherweise zu einer Lösung oder aber auch nicht. Ja, eine Frage habe ich ganz bestimmt. Eine Frage hast du? Ja, die beschäftigt mich schon immer. Ob wirklich schon mal außer euch auf der Erde waren, das hat mir ja nie bewiesen. Das ist wirklich eine Frage, die dich wirklich beschäftigt? Mhm. Ja, also ich... Was wären anders, wenn Außerirdische auf die Erde gekommen wären? Na, dann würde es viel mehr Nachforschung geben. Heutzutage macht man ja nur Spekulationen, ob das schon wirklich welche sind. Von daher lautet deine Antwort eigentlich, dass keine auf der Erde gelandet sind. Meine Antwort lautet, dass schon mal welche auf der Erde ja... also geflogen sind, da irgendwo gelandet sind, dann hat auch schon wahrscheinlich viele Filme darüber gedreht und manche auch schon beobachtet. Und ich meine, also ich glaube, dass schon mal welche auf der Erde gelandet sind. Bloß bei den Leuten fängt man jetzt schon an, da wieder zu spekulieren, ob wirklich welche auf der Erde gelandet sind. Aber ich finde, sind welche gelandet. Also, du meinst, sind welche gelandet? Ja, ein paar und... Was bringt dich denn zu der Schlussfolgerung, dass welche auf der Erde gelandet sind? Naja. Weil alleine kann nicht so doof sein, meinst du? Naja, ihr hattet ja schon mal einen Blue Moon darüber. Ich höre jede Nacht euren Blue Moon, ja. Also dich besonders. Ja. Ach, nee, mich besonders, das ist ja toll. Wie hört man denn besonders Blue Moon? Naja, also ich höre jede Nacht Blue Moon. Ja, aber bei dir schreibst du mit, echt? Ja, nee, bei dir schreibe ich nicht mit, aber ich höre manchmal, ich habe schon mal ein Hörspiel von euch aufgezeichnet zum Beispiel und sowas. Ei! Ja, na, das muss ich Johnny sagen, da freut er sich ja auch. Ja, ist auch voll geil. Ja, Jul, das weg ihm ohne, das zeig ihm nicht. Das sollen ihm andere sagen. Wenn ich sage, Johnny, du bist voll geil, dann glaubt er mir das sowieso nicht. Naja. Haha. Gut, Sebastian. Ja? Dann habe ich ja die Frage halt beantwortet, was das Thema ist, oder? Mhm, klar. Ja? Fragen, die man so hat. Ja. Wobei das mit den Außerirdischen ist keine Frage, die mich wirklich. Jetzt kommt Johnny. Aber wenn ich jetzt. Soll ich nochmal sagen, dass er ganz geil ist? Oder den musst du sagen? Ja, sag ich. Wenn er rinkommt, pass mal auf, wenn er rinkommt, ich mach mal mein Mikro aus, dann musst du sagen, hey Johnny, du bist voll geil. Ich sag 1, 2, 3. Und jetzt? Hey Johnny, du bist voll geil. Super, oder? Hat er jetzt gehört? Du warst nicht gekauft. Da denkst du, dafür würde ich Geld ausgeben? Jetzt steht er da und strahlt, ey. Voll cool. Wo ist denn deine Wolle? Die hast du doch aufgehabt, als du hier rausgegangen bist eben. Ja. Ein bisschen von der Rolle ist er auch. Ich meine, das ist zwar voll geil, oder Johnny, aber ein bisschen Shishi ist er schon irgendwie. Ist so ein, was? Heutzutage ist jeder ein bisschen von der Rolle. Nee, Johnny hat was gesagt, den muss ich nochmal fragen. Sag mal nochmal. Du hast das schon gehört. Hab ich nicht gehört. Na, hast du gehört. Weißt du, soll ich mit rauskommen? Sebastian, vielen Dank erstmal für deinen Anruf, ja? Okay, ciao. Tschüss. Ach, Johnny, hier ist doch deine Hose nicht. Na, nimm die Hände weg, nein. Ist doch nicht meine Hose, ist doch meine Mensch, Freunde. Sag mal, sind wir in einem Tempel, in Tegel oder was? Nee, denkt er kann fummeln, ja, Penner. Tschüss, Johnny, so, ach. Kinder, das wird halt, ey, glaube ich, wird eher eine Scheißsendung. Was machen wir denn da? Hallo? Kannst du bitte die wahre deutsche Hymne spielen? Was ist die wahre deutsche Hymne? Na, auferstanden. Nee, die wahre deutsche Hymne, so ein Tag, so wunderschön wie heute. Doch, doch. Nein, nee, das ist die wahre deutsche Hymne, die beide Deutschländer vereinigt. Nee, also ich möchte schon die richtige hören. Nee, die habe ich jetzt aber nicht hier. Och Mann, das ist ja wieder schlecht vorbereitet. Außerdem ist es keine, also dann werde ich doch zu Antenne Brandenburg. Musik. Ja, wechsel zu Antenne Brandenburg. Ciao. Ciao. Hallo, wer bist denn du da? Moin, hier ist Irene. Moin, Irene? Yep. Hey, das ist ja ein toller Name, der ist auch selten geworden, Irene, oder? Ja, aber ich bin noch da. Wie alt bist du? Ja. Ich bin 14. Warum solltest du selten werden? Mensch, als 14-Jährige, da bist du 1982 mit auf den Namen Irene getauft worden. Hey, gut. Ja, ist ja toll. Ist deine Mutter da? Ich nehme an, die schläft. Ach so, kannst du da mal kicken? Wäre ja mal interessant, wie die auf den Namen gekommen ist, oder? Findest du nicht? Eventuell ist mein Vater noch wach. Ach so, ja, dann hol den mal. Wie heißt denn der? Wie heißt denn der? Holger. Holger, ist auch ein schöner Name. Warte mal kurz, bitte. Ja. Eieiei. Guten Abend, will ich sprechen. Guten Abend, will ich sprechen. Komm doch mal. Mensch, Holger, komm doch mal. Er kommt. Ah, toll. Ja. Super. Ja. Ich warte, ich gebe dir mal. Ja. Moin, moin. Moin, Holger. Wie geht's dir denn? Na, mir geht's gut. Und dir? Ja, auch so. Was machst du gerade? Ich hab mal ein bisschen gelesen, Mann. Was liest denn du? Ich lese gerade die Firma von Grisham. Ach, kick mal inne an. Da liest er so olle fette Ami-Schinken. Ja, was hier ist so alles, das denke ich ja nicht, aber ist doch nicht schlecht, oder? Nee, ich hab das noch nie gelesen, aber ich glaube schon, dass es ganz gut ist. Ach, das kann man schon mal so wegschnupsen. Das ist ganz interessant und spannend. Ja, was hast du als sonst noch so weggeschnupst in letzter Zeit? Was habe ich noch weggeschnupst? Ein bisschen Stephen King. Ach, Stephen King? Und demnächst soll er mal ein bisschen Hesse wieder rankommen. Ach, das ist aber eine tolle Mischung. Stephen King und dann aber Hesse. Ja, na unbedingt. Was denn? Was von wem? Hesse. Kennst du die Märchen? Nee, die kenne ich nicht. Ich kenne immer nur diese Philosophenschmonzette, Glasperlenspiel. Ach, also was hier ist hier Schmonzette? Für das Ding hat er immerhin, oder sagen wir mal anlässlich, das Glasperlenspiel hat er ja immer einen Nobelpreis gekriegt. Ja, ne, der Punkt ist nur immer, dass man immer noch Hegel parallel lesen muss bei dem Roman. Ach, stimmt doch nicht. Hm. Nee, muss ich mal sagen. Doch, sonst versteht man ja nicht. Das ist eigentlich das, was ich auch der Hesse sehr schätze, dass er. Finde ich auch gut. Eine sehr, sagen wir mal, eine sehr volksverbundene oder was, eine sehr einfache Art und Weise hat zu schreiben. Ja. Ey, sag mal, deine Tochter bewundert dich da jetzt bestimmt ein bisschen, war, oder? Sie nickt, ja, ja. Wie cool wir über Hesse und Stephen King und so parlieren. Ja, mein Gott, sie liest ja selber auch Hesse. Ehrlich? Warten. Das klassische Unterm Rad? Wiss ich nicht, Unterm Rad hat sie, glaube ich, noch nicht gesehen. Mensch, das ist doch aber der junge Menschenroman. Ja, für wenn man zur Schule geht, oder? Die Märchen hat es auch schon gelesen. Ja, zumindest. Und Steppenwolf hat sie noch nicht gelesen. Steppenwolf noch nicht? Nee, sagt sie nicht. Ach, Steppenwolf ist auch gut, kennt ja, ihr? Ja, klar. Logo, wa? Ja, ist ja was für, naja, sind doch junge Menschen, oder? Naja, eben. Holger, wie seid ihr denn auf den Namen Irene gekommen? Das war ja der eigentliche Grund, warum ich dich jetzt sprechen wollte. Ach so. Hat's da irgendein Vorbild gegeben? Ein literarisches vielleicht? Probleme, ey. Nee, ist ja, das ist ja kein Problem, ist aber auch eine interessante Frage, oder? Du weißt ja, wir haben seinerzeit uns mal so ein Büchlein besorgt, das war ja noch alle zu Ostzeiten gewesen. Wo, weiß ich aber, die ganzen Vornamen oder so, die ja. Auswahl an Vornamen drinnen waren. Naja, ach, und da hat's dann so langsam ausgespielt. Immer weniger und immer weniger. Ich meine, das ist der meiste Schrutzfluger sowieso von Anfang an leer raus. Sind so bestimmte Buchstaben gleich ausgefallen? Nee, mit den Buchstaben nicht, so alleine mit den Namen. Ach so, da habt ihr richtig den Namen so richtig durchgegangen, Name für Name und durchgestrichen und so Fragezeichen ran gemacht. Könnte man ungefähr so sagen. Ja. Haut ungefähr so hin. Was kam denn noch so in Betracht an Namen? Das weiß ich nicht mehr. Weiß ich absolut nicht. Ach. Das hat sie mich auch schon oft gefragt. Ich weiß es nicht. Sag mal, mehr. Sparsam wie ihr seid, habt ihr dem guten Kind auch nur einen Namen gegeben, oder? Was? Der ist sparsam wie ihr seid, habt ihr dem guten Kind auch nur einen Vornamen gegeben. Ja. Wenn ihr was Irene heißt? Nee, was heißt denn Irene? Das kommt aus dem Lateinischen, heißt so viel wie Frieden. Frieden? Nee, übel, wa? Nicht übel. Und aber ihr hättet hier auch zum Beispiel noch vorne Sibylle nennen können. Sibylle Irene. Und dann hätte sie den Namen abkürzen können wie John F. Kennedy als S. Irene Sirene. Ist doch toll, oder? Das wäre nicht übel, ja, das stimmt. Wie oder Gustav Rippe oder sowas. Wie was? Gustav Rippe oder so. Was ist ein Gustav Rippe? Na, G. Rippe. Ach so. Das kann der wieder nicht. Ja, siehst du wieder, was der Hand. Wie heißt der denn mit dem Nachnamen? Sonst hätte er auch Rainer heißen können, wenn ihr Traubenzucker mit dem Nachnamen heißt. Rainer Traubenzucker, genau. Aber heißt der nicht, wa, oder? Ja. Wie heißt denn ihr mit dem Nachnamen? Ach, willst du jetzt bestimmt im Radio nicht sagen. Wieso? Zirte, das ist ganz normal. Zirte? Zirtel. Zirtel. Mit P, mit Paula in der Mitte. Mit T, da habe ich doch mit T gesprochen in der Mitte. Nee, also in der Mitte mit einem Paula. Ach so, Zirpel. Vorne mit Zeppelin. Ja. Zirpel, na ganz normal, das ist ja eine tolle, gute Antwort. Ja. Ja. Mensch, Holger. Und, was machst du sonst noch so? Was soll ich jetzt sonst noch so machen? Na, ich sitze jetzt hier und muss Radio machen. Ja, nun gut. Ich meine, was ist denn heute? Ich habe ja nur gelesen, ich habe ja nicht groß mitgekriegt. Hast du noch andere große Probleme außer Namen? Nee. Ach so, das Thema meinst du? Das Thema ist Fragen, mit denen die jungen Menschen im Moment gerade intensivst beschäftigt sind, über die sie nachdenken. Oder vielleicht Fragen, die sie schon mal so über ein Jahr oder anderthalb oder fünf Jahre bewegt haben. Aha. Wie alt, eine Frage, du. Wie alt bist denn du, Holger? Ich war nicht so, glaube 43 etwa. Ungefähr 43? Ja, so ungefähr. Bist du jetzt in dem Alter, wo man nicht mehr zählt, oder? Na, sagen wir mal so, wo man langsam nachrechnen musste, um den aktuellen Stand zu genau. Man war in der Schule sowieso nie so gut und hat es eigentlich nie nötig gehabt, so weit zu zählen. Oh ja, so ungefähr. Ja? Ja, ja. Gut. Als 43-Jähriger, gibt es denn da so eine Frage, die dich schon mal so richtig längere Zeit ernsthaft beschäftigt hat und zu der du entweder eine Antwort gefunden hast oder auch nicht? Das ist eine gute Frage, wa? Das ist eine gute Frage, ja. Siehst du? Ich meine, man hat sich ja so, irgendwie macht man sich halt doch sein ganzes Leben lang Gedanken über den Sinn des Lebens als solchen. Nee, Sinn des Lebens ist zu weit weg. Es müsste, finde ich, eine konkretere Frage sein, in der, sagen wir mal, zumindest so als Stichwort so eine Art Holger auftaucht. Entweder so eine Art Holger oder eine wirklich eine andere Frage. Also wüsste ich jetzt auf dem Platz nichts zu sagen. Wüsste aber Irene hat ein Ding drauf, die hat eine ganz tolle Frage. Ja? Die ist schon ganz... Ach, dann... Holger, dann danke ich dir sehr für den Anruf. Will ich da von Grissom nicht weiter abhalten? Okay. Und telefonier wieder mit Irene. Tschüss. Okay, tschüss, Kuttner. Tschüss. Moin. Hey, Friedliche. Danke, naja, so friedlich bin ich nicht. Nee, na, heißt ja auch nur so. Jo. Irene, du hast eine Frage, die dich schon längere Zeit beschäftigt? Naja, seit einer Woche genau. Seit einer Woche genau? Ja, auf den Tag genau, nämlich. Johnny hat gestern, nee, nicht gestern, also vor einer Woche, genau als letztes Lied, bevor du kamst, was gespielt. Und was war das? Irene? Ja? Ich habe nicht die Absicht, die Fragen zu beantworten. Ich will, mich interessieren nur die Fragen. Das ist aber eine ganz dringende Frage. Und die Antwort wäre eigentlich noch dringender. Ja, aber die kann ich dir jetzt überhaupt gar nicht geben, weil Johnny ist ja schon weg. Na dann... Und wenn ich ganz ehrlich bin, oder wenn ich... Also ich kenne ihn ja ganz gut. Der wird nicht mehr wissen, was der als letzten Song gespielt hat. Na, so weit treibt man sich doch auf. Ja, weiß ich nicht, aber das macht er sicher, aber der schmeißt ja die Zettel immer alle weg, auf die er was aufgeschrieben hat. Bist du sicher? Ja, denn wie oft ich ihm schon meine Telefonnummer gegeben habe. Das ist aber wichtig. Ach, jetzt ist er hier, pass auf, komm, jetzt ist er da. Hallo, Johnny? Hallo? Warten! Bist du da? Ja, du bist total leise. Ja, hast du jetzt Radio gehört? Dann hast du die Frage gehört. Ich weiß nicht mehr, was der letzte Song war. Ich siehst kann mal sagen, irgendwas, woran ich mich erinnern könnte. Also, was da drin vorkam, textlich oder so. Irene, sing mal an. Irene? Ach, jetzt hab ich die rausgeschmissen. Ach Gott, ich bin ein Idiot. Mann, ich bin aber auch bekloppt. Du musst die andere Reihe nehmen. Johnny, du musst hier nicht on-air mir Radio machen beibringen. Das macht einen blöden Eindruck. Jetzt denken die, dass also, wenn Irene nochmal anruft, dann soll sie ein bisschen Hinweise geben und dann fällt das wieder ein und dann sagt das. Okay. Schön, dass du angerufen hast, Johnny. Ja, ich passe ja mal auf, was das für Müll ist. Ja, ist ja sonst keiner in der Leitung hier. Mein Name drin vorkommt. Ja, gut, danke. Ja. Tschüss. Tschüss. Oh Mann, oh Mann. Also wie gesagt, dann kann ich jetzt gleich nochmal, hier ist ja Sprechfunk, das Thema heute lautet Fragen. Nicht Fragen, die ihr einfach so habt. Irenes Frage war jetzt quasi eine Ausnahme. Nicht Fragen, die ihr einfach so habt, sondern Fragen, die euch wirklich beschäftigen. Im Grunde müssen das natürlich schon Fragen sein, denen eine philosophische Tiefendimension quasi innewohnt. Ja? Und die euch wirklich bewegen. Und wo ihr möglicherweise zu einer Lösung schon gekommen seid oder wo ihr das Gefühl habt, dafür gibt es keine Lösung oder wo ihr denkt, vielleicht werde ich da nochmal zu einer Lösung kommen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, noch älter, reifer werde oder ein bisschen mehr gelesen habe oder mal richtig eine Enttäuschung erlebt habe oder irgendwie so. Also das ist ein Komplex aus mal sehen, ob jetzt zum Beispiel mal jemand den Satz beenden kann. Zum Beispiel, wenn ich sage, hallo, wer bist denn du? Ja, hier ist Batra. Ja, pass auf, Batra, wenn ich sage, das ist zum Beispiel ein Komplex aus, könntest du diesen Satz fortführen? Das ist ein Komplex aus, ach du Scheiße. Ja, nicht ach, aus ach du Scheiße. Ich wollte eigentlich nur Johnny hinterherrufen, dass die Schrift für Fritz, die heißt Triplex. Vielleicht hört er das ja nicht. Triplex, ja, der hört im Moment gerade zu. Ja, so heißt diese Schrift. Ah ja. Mehr kann ich nicht sagen, zu dem Thema kann ich gar nichts sagen. Ah, tut mir leid, danke für deinen Anruf. Ja, tschüssi. Tschüss. Ja. Jetzt habe ich hier einen Zettel gekriegt. Ein Hörer meint, Irene aus dem... Ja, das ist toll, wenn man einen Zettel erreicht kriegt, die unleserliche Schrift, in unleserlicher Schrift geschrieben sind. Irgendwas meint Irene. Aber, hallo? Mann, hallo, man muss doch aber keine Angst haben, oder? Guten Abend. Guten Abend, hast du Angst vor mir? Nö, überhaupt nicht. Toll, wie alt bist denn du? 25. Meinst du, dass man 25 werden muss, um keine Angst mehr vor mir haben zu brauchen? Ich glaube, das ist ziemlich egal, wie alt man ist. Du meinst, das ist altersunabhängig, oder? Ja. Ich bin nicht jemand, der eigentlich Angst einflößt. Eigentlich nicht, nein. Ach, das aber nett. Vielen Dank. Jetzt hast du, glaube ich, aber auch vielen anderen Hörern Mut gemacht. Das ist sehr schön. Das gibt mir vielleicht gleich nochmal Anlass, die Telefonnummer sozusagen. 74 81 110 in Potsdam. Wer bist denn du eigentlich? Katharina. Könntest du denn jetzt meinen Satz, das ist ein Komplex, aus fortführen? Aus persönlicher Betroffenheit und globaler Philosophie. Schön! Mensch, Katharina, du solltest hier eigentlich Hörercheck jetzt immer machen. Ja, habe ich doch damals schon gemacht. Hast du damals schon gemacht? Ach, du bist immer dieselbe, Katharina. Darf ich nicht? Doch, natürlich darfst du. Aber jetzt ist man ja nicht unmittelbar gewohnt, dass du jetzt, dass man immer dieselben Katharinen hier hat. Schon 3 Wochen. Also, das ist aber nicht schlecht. Ja. Wie gefallen deine Sendung? Ach, das ist ja toll. Na, das schmeichelt mir ja. Das gefällt mir ja. Dann lass uns über meine Sendung reden, Katharina. Nein, Quatsch. hast du denn zum Thema was zu sagen? Zum Beispiel, welche Frage, gibt es eine Frage, die dich so wirklich tiefgreifend bewegt? Ja, obwohl... Oder hat? Bewegt ja, oder bewegt hat? Die bewegt mich. Die hört sich zwar eigentlich sehr global an, aber... es ist die Frage, was wichtiger ist, der Einzelne oder ich sag mal das einzelne Individuum oder die Masse. Also ich meine damit jetzt zum Beispiel, ein einzelner Mensch, ist der wichtiger als ein ganzes Volk, 10.000, oder besteht ja das ganze Volk aus Einzelschicksalen und darum ist jeder Einzelne extrem wichtig. Jetzt mach mal so eine Konfliktkonstellation, in der man sich zwischen dem Einzelnen und der Masse entscheiden muss. Ja, so an sich lässt sich das ja sowieso nicht beantworten. Ja, das ist auch mein Problem. Sagen wir mal jetzt ein bisschen konstruiert, nehmen wir mal diesen Serbien-Kroatien-Konflikt. Ja. Da waren doch irgendwie irgendwelche Soldaten von der UNO an irgendwelche Tore gefesselt. Mhm. Ah nee, komm, wir machen was ganz anderes, was viel einfacheres. Nehmen wir Hussein im Irak. Irak. Oh, das klingt jetzt aber viel, viel einfacher. Ja, pass auf, ist es sinnvoller, ihn zu erschießen? Und dafür zu sagen, sein Volk ist frei, oder sagt man, also ich sag jetzt mal von irgendeinem Sonderkommando irgendwie erledigen zu lassen, oder sagt man, er ist auch ein Mensch mit seinem Leben und seinen Gefühlen und seinen Sorgen. Man kann ihn nicht erschießen, man kann ihn nicht töten. Vielleicht sollte man das dem Volk überlassen. Wer ist denn das Volk? Da sagt ja auch bloß jeder. Ja, das ist die zweite Frage. Aber meinst du, dass das jetzt, sagen wir mal, so eine äußere Katharina entscheiden sollte, was man mit Hussein macht und was man mit seinem Volk macht? Egal, ob die Katharina jetzt, sagen wir mal, Bill Clinton heißt oder Boris Jelzin oder Helmut Kohl oder UNO-Eingreiftruppe? Das ist ja das Problem. Das weiß ich ja eben nicht. Das ist ja das, was für mich hinter der Frage steckt. Kann man sich überhaupt irgendwo anmaßen, über ein oder über viele zu entscheiden? Kann man, ich meine, ob man jetzt irgendwie Bill Clinton heißt oder Katharina oder sonst. Wie ist denn deine Zwischenantwort auf die Frage, ist einer mehr wert als 10? Das weiß ich nicht. Noch nicht mal das weiß ich. Das ist auch so eine Sache wie mit Tierversuchen. Wenn du durch Tierversuche Krebs heilen kannst, durch Medikamente, die an Tierversuchen erprobt werden, ist das dann okay oder ist man nicht der Meinung, das Tier leidet ganz genauso und darum ist das nicht okay? Ja. Sind so eine Fragen durch Nachdenken eines einzelnen Menschen zu lösen? Ich glaube nicht, aber man kann... Sind so eine Fragen unlösbar? Das variiert von Fall zu Fall, denke ich. Wie denkst du denn, wie so eine Frage gelöst werden können? Wenn ich das alles wüsste, dann hätte ich, denke ich, die Frage nicht. Muss ich mal zurückkontern. Ha. Du meinst, also deine, dann konzentrieren wir mal, deine Frage ist, ist Tyrannenmord erlaubt? Nein. Nein, ach, ist ja nicht die Frage? Nee, die Frage ist wirklich, was ist wichtiger, das Individuum oder die Masse? Das ist, ich denke, das ist echt so anwendbar auf alles. Das kannst du im Kleinen anwenden, wie im Riesengroßen, also ganz im Naturschutz, wie im Klassenzimmer. Ich denke, das kann man auf alles anwenden. Ja, das ist für mich so ganz persönlich so ein Problem, auf das ich bei allen Diskussionen in letzter Zeit irgendwie immer wieder komme. Ja, und hast du schon mal versucht, so quasi Lösungswege dafür zu finden? Ja, ich habe zum Beispiel in letzter Zeit oft mit Leuten halt, wie ich schon sagte, darüber diskutiert. Habe zum Beispiel gesagt, jetzt im Falle eines, kommen wir ruhig auf Tyrannenmord. Ich meine, ist zwar ein großes Thema, aber wir haben es nur schon angeschnitten. Na, das ist ja vielleicht immer noch wobei das ist ja eigentlich schon eher so ein klassisches Thema. Also da gibt es ja irgendwie seit 2000 Jahre Tyrannenmord. Mhm. Dafür gibt es ja gewissermaßen auch Vorbilder und Regularien. Ja. Ja, dass Tyrannenmord eigentlich immer ehrenwert ist. Ja, nur ist der Tyrann kein Mensch. Ich meine, es gibt da so ein Cartoon zu dem Thema. Das ist was von irgendeinem Franzosen. Da ist jemand an der Guillotine, der Henker also an der Guillotine, und hinter dem steht jeweils wieder ein Henker mit der Guillotine. Weil im Prinzip der den Tyrannen umbringt, ist ein Mörder, oder? Hm, muss man Mörder umbringen? Wenn der Tyrann umgebracht wird, dann scheinbar ja. Ansonsten ja nicht. Aber wenn jemand entscheidet, dass man solche Menschen, die Mörder sind, aus dem Leben schaffen muss, dann müsste man den Mörder, den Scharfschützen zum Beispiel jetzt als Beispiel auch umbringen. Und dann müsste man wieder den Henker umbringen. Ja, genau. Und umbringen. Letztlich gäbe es dann irgendwann keine Menschen mehr. Also das kann die Lösung nicht sein. Hm. Und dann gibt es das Problem allerdings auch nicht mehr, wenn es keine Menschen mehr gibt. Ja, aber ich denke, ja. Das ist... Dann hat sich sowieso eine Menge an Fragen erledigt. Sozusagen, ja. Ja, ja, aber vielleicht ist das die Lösung. Kann es nicht sein. Es hat schon irgendeinen Grund, warum es Menschen gibt. Ja, das ist nicht optimistisch, aber vielleicht ist es auch realistisch. Ja, aber ich meine, Menschen haben ja auch nur viel Gutes schon gemacht und erfunden. Menschen haben ja nun nicht nur negative Sachen gemacht. Das ist immer eine Frage der Sichtweise, oder? Ja, aber was gibt's denn Judith, was die Menschen erfunden haben? Was die Menschen erfunden haben? Den Getreideanbau zum Beispiel. Ha. Da ist der Wald anderer Meinung. Es kommt natürlich, du musst jetzt nicht gleich wieder ins Negative sehen und riesige Monokulturen sehen. Aber eine gewisse Anbauform ist doch nichts Schlechtes. Ja, nee, aber das ist ja immer so. An sich ist es nichts Schlechtes. Aber konkret ist es immer so zweischneidig. Ja, es ist wie mit der Gentechnik. An sich ist Gentechnik nichts Schlechtes. Ja. Nur wie sie teilweise eingesetzt wird, ist natürlich negativ. An sich ist Radio auch nichts Schlechtes. Man möchte es nur nicht hören müssen. Katharina, ich danke dir erstmal für den Anruf. Okay, ja, da hast du aber wirklich interessante Frage gestellt. Aber ich habe ja auch gesagt, ich will die Frage nicht, also sowieso, ich kann die nicht beantworten, ich will die auch nicht beantworten. Vielen Dank für deinen Anruf, Katharina. Tschüss. Dann machen wir jetzt erstmal den Zusammenschnitt der letzten Sendung von David, ehe wir hier völlig in Verzug kommen und dann muss so gleich der halbautomatische Anruf beantworten, den müssen wir auch hören. Aber wir fangen, glaube ich, erstmal mit Davids Zusammenschnitt der letzten Sendung an. Hallo! Ach, hallo Jürgen. Hallo. Ich komm's gerade richtig, im Fernsehen sind gerade Peggy Lee und PJ Harvey. Du machst den Fernseher an? Nee, ist schon an. Toll. In den Startblöcken Elvis Presley? Nee, PJ Harvey. Und Peggy Lee? Ja. Beide rennen los. Sind schon losgelaufen. Ohne Hirn. Ja. Links ist Peggy? Ja, die hat einen guten Start, aber ist jetzt eher auf PJ. Und nicht auf Peggy Lee? PJ ist jünger. Schade, dass du den Start verpasst hast. War echt gut. 3, 2, 1, 0 Start, ja, oder? PJ hat sich fast hingelegt. Ja, wer kommt zuerst an? Ich sage PJ. Willst du ein paar Chips? Ja, lecker, lecker, lecker. Hier. Dankeschön. Guck dir PJ an. Elvis war noch nicht mal Elvis Erster. Ja. Let's break a rule, toll. Peggy ist halt nicht mehr die Jüngste. Ist ja auch der S. Peggy Lee. Ist alles, was die zu bieten hat? Peggy Lee mit ist ja auch der S. DJ aber auch, guck mal, blut auf. Scheiße! Hab ich doch gesagt. Ah. Los, zeig's hier. Peggy Lee. DJ. Bitte, bitte, bitte. Klasse. Och man, bitte. DJ gewinnt. Ja, ne, ich. Ach, wisst ihr, Fernsehkicken ist sowieso nicht meins. Besonders wenn Peggy verliert, ne? Und wenn DJ gewinnt. Aber hast schon recht. Oh Gott. Scheiß. Jetzt hör mal genau zu. Ja. Scheiße! Du hast schon recht, Jürgen. Was ich am Fernsehen problematisch finde, ist. Das ist Kommunikationshemd. Meinst du? Na klar. Ja. Also ich meine, guckt ihr uns an. Wir sitzen hier vor der Glotze, ziehen uns Peggy Lee rein, DJ Harvey. Ist doch super, oder? Peggy Lee. Wir könnten doch auch eine gute Diskussion führen. Ja. Vielleicht sogar eine konstruktive. Scheiße! Hochkomplexe Gedankengänge austauschen. Ja. Aber nein, stattdessen lassen wir uns Scheinwelten vorsetzen. Vielleicht ist es der Weg, zu sich selbst zu finden. Hm. Will ich jetzt nur mal so einen Raum stellen, anspielen und Raum zum eigenen Überlegen geben. Überlegst du beim Fernsehgucken? Kommt drauf an, was man im Kopf hat. Ich weiß nicht. Ich glaube, die ganzen elektronischen Medien blockieren komplexe Gedankengänge. Ach, du bist aber schon interessiert an hochkomplexen Gedankengängen. Logisch. Den Reporter müsste man abschießen. Abschießen ist eine gute Idee. Ja, wenn jemand hochkomplexe Gedankengänge verhindert, dann ist der das. Ja, weißt du, dass man so Leute totschießen sollte? Hörst du doch mal an. Die dafür bezahlt werden, dass sie jetzt zum Beispiel nicht hochkomplexe Gedankengänge entwickeln, wie sie in deinem Interesse wären. Na, woanders wird es doch auch gemacht. Oh, das ist ja natürlich auch bitter. Scheiße. Von dem Reporter kam kein einziger komplexer Gedanke. Scheiße, jetzt ist die Sendung fast am Ende und noch kein hochkomplexer Gedankengang. Könntest du ihn vielleicht schnell auf die Schnelle noch entwickeln? Ich bin ja jetzt hochgradig blockiert. Ja, die Sendung ist jetzt gleich vorbei. Ja, scheiße. Die Druckzuck. Muss man sich mal überlegen. Siehst du, ich bin gleich auf den hochkomplexen Gedankengang gekommen. Stimmt. Nur Peggy Lee sieht ja schmuck aus, finde ich. Stimmt auch. Und hat auch gewonnen heute. Noch nicht? Danke, David. Das war jetzt quasi gleich ein Beitrag zum Radio-Tyrannenmord. Eine eindeutige Stellungnahme von David. Ansonsten, wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt, nachher gibt es wahrscheinlich noch ein Wettrennen zwischen Susi Quattro und Gisela Dressler, dessen Ausgang auch völlig unklar ist. Ein hochspannendes Rennen. Das Thema der Sendung lautet Fragen, die euch bewegen. Und um jetzt also eine Art Übergang zu schaffen, spielen wir erstmal ein Liebeslied von Captain Beefheart. Und bei dem ist ja klar, dass sich Liebeslieder gar nicht unbedingt anhören, wie sich Liebeslieder sonst anhören. Das ist aber echt ein tolles, schönes Liebeslied. I love you, you big dummy. Na, den Typen unten am Balkon stehen haben und dann singt er, oder? Da schmilzt er das Herz einer jeden Frau und sie springt sofort runter. Das war eine Liebeserklärung. Das ist eine andere Generation, Kinder. Bei dem sitzt der Schritt noch richtig von der Hose da. Breathe deep, breathe high, breathe life, I don't breathe a lie. I love you, big dummy. Alive. I love you, big dummy. I love you, big dummy. I love you, big dummy. Breathe deep, don't breathe a lie. Love has nobody, nobody has love. Big dummy. I love you, big dummy. I love you, you big dummy. I love you, you big dummy. I love you, big dummy. Love has nobody. Nobody has love. I love you, big dummy. I love you, big dummy. Nobody has love. Love has nobody. Breathe deep. Breathe high. I love you, big dummy. Quit asking why. I love you, big dummy. I love you, big dummy. Das war Captain Beefheart. Wer bist du? Jetzt Bettina. Bettina, würdest du da hinschmelzen, wenn da so ein Typ steht und dir so ein Liebeslied zum Vortrag bringt? Richtig so minnemäßig? Ja. Sei jetzt ganz ehrlich. Ja. Bettina, wirklich? Ja. Da würdest du hinschmelzen? Ja, ich wäre eher ein bisschen beeindruckt. Wo wohnt ihr? In welchem Stockwerk wohnt ihr? Wer? Ich? Du, ja. Ersten. Na, da kann man doch prima unten vorm Fenster stehen und I love you, you big dummy singen, oder? Ja. Du schallst so hoch? Ich weiß auch nicht, ob mein Nachbarn das finden würde. Der kann ja irgendwie ein anderes Stockwerk einschalten oder weiß ich was. Bettina, bist ach so, Bettina. Ja. Tach. Tach. Ich bin ja voll durcheinander. Weißt du, wie der automatische Anrufbeantworter funktioniert? Hm? Ja, wie denn? Erklär das mal. Ich breche mir dabei immer voll irgendwie ihn ab. Na, da ruft man eine Nummer an und spricht einfach auf den Anrufbeantworter rauf. Ja, und das Thema der heutigen Sendung hast du auch schon mitgekriegt. Ja. Wie lautet denn das ungefähr? Fragen, die uns beschäftigen. Fragen, die junge Menschen beschäftigen. Wie alt bist denn du? Ich bin 20. 20, da bist du durchaus eine junge Menschin, hä? Ja. Und verfügst doch über ein reiches Arsenal an Fragen. Mhm. Eigentlich eher eine Frage, die eigentlich so ziemlich alle... Was für eine Frage? Und zwar... Halt, nee, noch nicht. Du hast jetzt die Frage erstmal charakterisiert. Ja. Wie hast du die denn charakterisiert? Na, die Frage hat eigentlich mit allem zu tun, was man so tut. Hat mit allem zu tun, was man so tut. Uiuiuiui. Und seit wann hast du die Frage schon? Weiß ich nicht, seitdem ich... angefangen habe zu denken, zu überlegen, nachzudenken, ja, eher nachzudenken. Zu denken fängt man ja möglicherweise relativ früh an. Wann hast du denn angefangen nachzudenken? Ja, wollte ich gerade nachfragen. Hm? Wann hast du nur angefangen nachzudenken? Ich würde sagen, gut 14, 15. 14, 15? Hm? Bist du jetzt ein bisschen aufgeregt? Weil man hört dich immer so konzentriert an der Zigarette saugen. Ja gut, ich versuch's leiser. Nee, aber mach das ruhig. Ich finde schon, das ist ein tolles Geräusch. Gibt schlimmere Geräusche. Zum Beispiel? Na, wissen Sie so, also alles, was Nahrungsaufnahme betrifft, sind die Geräusche selten so, sagen wir mal, irgendwie erotisch, intensiv, spannungserzeugend, oder? Ist doch schlimm, aber... Ja. Ne? Mhm. Nicht schlecht, ne? Mhm. Bettina. Ja? Wir turteln hier gleich weiter. Ich will nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter sagen, ja? Ja. Damit andere Menschen, die jetzt hier nicht durchkommen oder hier keinen Erfolg haben und nicht direkt hier ankommen, die können sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden und da ihre Frage als Frage formuliert auf Band sprechen und würde dann zusammengeschnitten werden und wir hören uns das am Beginn oder irgendwann in der nächsten Sendung an. Und die Nummer des halbautomatischen Anrufbeantworters lautet 721 39 32. 721 39 32 und der halbautomatische Anrufbeantworter hat bereits seine Arbeit aufgenommen. Und da müsste jetzt mal bitte jemand anrufen, weil hier macht's wenig Sinn, 74 81 110, weil die Leitungen sind doch gerade alle voll. Also ruft den halbautomatischen Anrufbeantworter an und stellt dem eure Fragen. Also nicht ihm stellen, sondern sprecht da eure Frage aufs Band. Das kann ein tolles Band für die nächste Sendung dann werden. So, Bettina. Ja, darf ich jetzt meine Frage stellen? Ist die Zigarette alle? Nee. Ach so, sonst hätte ich dich jetzt gebeten, dir eine neue anzustecken, weil irgendwie kommt das radiomäßig ganz gut. In so einer Night-Talk-Show-Sendung Call-In. Mhm. Ey, und dann noch so lachen mit Tina. Ui, ui, ui, ui, ui. Hör auf. Wieso denn? Nein, man muss. Nee, das Problem ist doch bei Radio, dass Radio ja auch oft so sehr differenziert ist und so Zwischentöne hat. Und jetzt, aber wir hatten jetzt einen Zwischenton gehört. Hast du einen Zwischenton gehört? Du schon eher, glaube ich, Bettina. Aber ich glaube, viele eher so stupide Radiohörer, die jetzt möglicherweise auch ganz zufällig in so eine Sendung geraten, die sind einfach gar nicht so zwischentonhörfähig. Im Grunde muss man so eine Art halb absolutes Gehör haben. Ein relativ absolutes Gehör braucht man dazu. Und wenn man das aber nicht hat, dann muss das übersetzt werden. Und darum übersetze ich das jetzt immer mal, manchmal. Aha. So, Bettina. Ja. Bist du jetzt ein bisschen schon abgeregt? Ja, ich bin jetzt eher ein bisschen sprachlos. Aber wieso denn das da? Sitzt du oder stehst du, Bettina? Ich sitze. Worauf sitzt denn du? Auf dem Teppich. Auf dem Teppich, richtig auf der Erde? Ja. Und so im Schneidersitz oder die Beine lang? Im Schneidersitz. Ja. Und so rechts vor dir den Aschenbecher? Nee, links von mir. Links vor dir, weil du den Telefonhörer am rechten Ohr hast. Nee, am linken Ohr. Ach so, ich hab den. Du rauchst mit. Und dann hast du den aber links vor dir, den Aschenbecher. Ist doch, stell den doch eher so ein bisschen rechts vor dir. Ja, dann ist praktischer. Ist, dann bist du auch entspannter, oder? Ja, gut, das hab ich. Weil wenn du jetzt immer den rechten Arm so nach links rüber machst, dann engt das natürlich auch den Brustkorb und du kannst einfach weniger Luft ventilieren. Dein Lungenvolumen verringert sich dadurch. Das Problem ist, ich habe an der rechten Oberlippe eine Griebe und kann deswegen bloß mit der linken Mundhälfte rauchen. Ach, wo hast du denn die Griebe her? Die entstehen doch immer so durch Ekel, oder? Mhm. Es reicht eigentlich bloß, wenn eine Gehmannseele eine Griebe hat und dann kriegst du auch. Ach, wirklich? Ja. Eigentlich gar nicht witzig. Durch so eine Art Blickinfektion? Hä? So eine Art Blickinfektion? Ja. Eieiei. Ist ja im Grunde wie, was ja sonst eigentlich, sagen wir mal, der Liebe reserviert ist. Ja? Man guckt hin und ist sofort angesteckt von demjenigen und ist unsterblich verliebt. Und dir passiert das aber mit Grieben. Ja. Ah, gibt's noch andere Sachen, die sich bei dir so blickmäßig übertragen? Nee, eigentlich. Nee? Ja, nur Depression vielleicht. Was? Depression? Mhm. Ach, wenn da so ein Deprimierter ankommt, dann bist du auch gleich deprimiert? Ja, wenn man in der U-Bahn sitzt und alle deprimiert gucken, dann wird man doch leicht angesteckt. Ach so, dann ist Voraussetzung ist schon so eine Kollektivdepression. Ja. Also ein einzelner Deprimierter schafft es noch nicht, dich anzustecken. Kommt drauf an, wenn er natürlich anfängt, mit mir über seine Depression zu reden. Dann Nee, ich meine jetzt rein blickmäßig. Also bei der Griebe funktioniert es ja auch blickmäßig. Und nee, so, also einzelner nicht, nee. Nee, Griebe auf den ersten Blick ist klar. Wie ist es mit Liebe auf den ersten Blick? Nee, glaube ich nicht. Nee, ja nicht? Nee, also nein, das ist nicht Liebe. Man gefällt sich vielleicht auf den ersten Blick, aber dass man sofort gleich verliebt ist, kann ich. Ja, wie oft warst du denn jetzt schon richtig verliebt, sagen wir mal, in deinen 20 Lebensjahren? Richtig? Ja, naja, so wurde sagen, wurdest verliebt. Dreimal. Dreimal? Mhm. Ach, das ist ja doch ziemlich viel. Denkst du, dass man als Mensch eine bestimmte Zahl, also dass es so ein bestimmtes Reservoir gibt von Lieben, die man so hat? Und wenn man die jetzt alle abgeliebt hat, dass man dann keine mehr kommt? Oder dass das unerschöpflich ist? Na, es kommt auf den Typ drauf an, wie schnell man sich verlieben. Nee, kann ja sein, dass Menschen da über unterschiedliche Leute über ein unterschiedliches Reservoir verfügen. Aber glaubst du, dass es eher grundsätzlich begrenzt ist? Nee? Nee. Also du glaubst nicht, dass jetzt, sagen wir mal, bei dir zum Beispiel es genetisch bedingt sein könnte, dass du in deinem Leben dich 17 Mal verlieben wirst? Nee, auf keinen Fall. Und wenn es jetzt, sagen wir mal, bis zum Alter von 30 passiert, dass es dann alles vorbei ist und du dich ab 30 überhaupt nicht mehr verlieben wirst? Nee, den glaube ich überhaupt nicht. Meinst du nicht? Nee. Bist du aber sicher, bist du dir auch nicht, oder? Nee, doch. Ja? Also ich glaube das nicht. Ich bin mir da nicht sicher. Wieso sollte das, ich meine, das ist ja genauso, als wenn bestimmt wäre, wie lange man lebt. Ja, vielleicht ist es auch bestimmt. Also man muss es ja nicht unbedingt selber wissen oder man wird es wahrscheinlich auch nicht wissen. Aber zum Beispiel die Länge der Haare ist auch genetisch bedingt. Was? Die wachsen nicht länger, die Haare. Wie länger? Das ist vorgeschrieben, die Länge der Haare. Also du kannst die wachsen lassen, aber irgendwann hören sie auf. Und dann gibt es Leute, bei denen werden die 1,80 Meter lang, die Haare, und bei anderen werden sie nur 80 Zentimeter lang. Und dann ist Schluss. Das ist unklar, muss man ausprobieren. Aber die wachsen dann nicht länger. Aha. Ist komisch, oder? Naja, aber zum Beispiel, du hast doch sicher auch so, sagen wir mal, auf dem Arm Haare, oder? Ja. Schneidest du die? Nee. Nee. Und werden die jetzt länger? Nee. Haben die schon mal, sagen wir mal, dass du 1,50 Meter lange Armhaare hast? Aber siehst du? Zwischen den Haaren auf dem Kopf und den Haaren woanders. Ja. Naja, nee, aber da siehst du mal deutlich illustriert dann, dass offensichtlich die Länge deiner Oberarmhaare genetisch bedingt ist. Ja, es ist relativ kurz, Gott sei Dank, oder? Ja, das hat aber. Ja, würde doch affig aussehen, wenn du jetzt so 80 Zentimeter lange Haare auf dem Arm hättest, oder? Das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie oft man sich im Leben... Dasselbe ist aber mit den Kopfhaaren auch. Ja, und möglicherweise ist in dir, ohne dass du das selber weißt oder überprüfen kannst, eingeschrieben, du wirst dich in deinem Leben, hast du, wir wissen das nicht, Reservoir, dich irgendwie 17 Mal zu verlieben. Oder auch 12 Mal. Und das ist dann eigentlich oft zeitlich begrenzt? Ich meine, wann das passiert? Nee, ist es nicht. Nur die Zahl. Ach so. Das heißt also, du hast 17 Mal gewissermaßen eine Chance, dich wirklich zu verlieben. Und danach kannst du dich immer noch mit jemandem arrangieren, zusammenziehen, heiraten, Kinder haben. Aber du wirst dich dann nicht mehr verlieben. Das hört sich immer ganz schön traurig an. Stell dir mal vor, meine... Meinst du, dass sich dir traurig anhört? Ja, naja, vielleicht ist mein Reservoir bei 3 oder so. Dann kann ich jetzt sozusagen aufhören. Ja, das muss man immer austesten. Aber eigentlich ist es doch nicht traurig. Weil doch, sagen wir mal, so eine Art Wasserknappheit, ja, zu einem vielleicht sorgfältigeren Umgang damit verführt. Ja, ansonsten denkt man, ja klar, zack, nochmal verliebt, nochmal verliebt, nochmal verliebt. Aber wenn man jetzt ein Bewusstsein dafür hat, dass das vielleicht ein kostbares Gut ist. Das kann man aber gar nicht beeinflussen. Was nicht recycelbar ist. Nee? Aber ich kann nicht beeinflussen, wenn ich verliebe oder nicht. Nee, das ist schon klar, das kann man nicht beeinflussen. Aber wenn man sich erstmal verliebt hat, dann hat man schon immer noch Einflussmöglichkeiten, oder nicht? Nee. Auch nicht? Nee. Na, aber für das, was man dann aus der Liebe macht, also wenn die jetzt auch erwidert wird, die Liebe. Ja, wenn sie aber zum Beispiel nicht erwidert wird, kann man da überhaupt gar nichts für machen. Ja, naja, das gilt vielleicht nicht, weiß ich ohne genau. Soweit bin ich mit meinen Forschungen noch nicht. Oh, Bettina, jetzt bist du voll ins Nachdenken gekommen, wa? Jetzt hast du gleich noch eine neue Frage von mir erntet. Darf ich eigentlich meine Frage auch mal stellen? Ja. Also meine Frage ist eigentlich, ob das Leben eher von Zufall oder durch Schicksal bestimmt wird oder ob es überhaupt Schicksal gibt oder... Was wäre denn Schicksal? Schicksal ist, also würde ich so definieren, dass das passiert, ohne dass man da irgendwie was für tut. Naja, kann man irgendwie... Also schwierige Frage. Also, ja. Also im Grunde, sagen wir mal, steht das Drehbuch, dass irgendwo ein Drehbuch liegt, in dem dein Leben schon beschrieben ist. Genau. Und du führst es aus, ohne zu wissen, dass es irgendwo steht. Ja. Ja, aber aus deiner Sicht ist es doch jetzt eigentlich relativ egal, ob es irgendwo steht oder ob es nicht steht. Wenn es nicht weißt, ist es doch gleichgültig, oder? Ich würde es aber gerne wissen. Weil manchmal kann ich nicht sagen... würdest du das wirklich gerne wissen? Sein? Bettina, es gibt doch so Sachen, da muss man ganz vorsichtig sein. Würdest du das wirklich wissen wollen? Stell dir mal vor, das wäre doch schrecklich. Wenn du jetzt ein Buch hättest, in dem du liest, was alles passiert und du hast keine Möglichkeit, dich dagegen zu wehren. Sondern das wird so passieren. Ja, da wären aber manche Sachen viel leichter, weil dann würden halt andere Fragen wieder nicht aufgeworfen werden. Zum Beispiel, warum ist das passiert und nicht anders oder so. Also dann wüsste ich, warum es passiert ist. Und müsste wissen, ich die Fehler nicht bei mir suchen, sondern halt auf jemand anders können. Aber Bettina, da kannst du doch, sagen wir mal, auch ins Gefängnis gehen. Da sagen sie dir alle, was du machen sollst. Du weißt, wann Licht angeht, wann Licht ausgeht, wann du aufstehen musst, wann du ins Bett gehen darfst. Dann wird das Bett hochgeklappt, Fernsehen ist von 8 bis 9 und so. Da hättest du das alles super sortiert und kannst nichts, hast keinen Einfluss darauf und hast doch keine Verantwortung für das, was passiert ist. Und musst dich nicht fragen, warum du heute so früh aufgestanden bist. Ja, ich würde aber nur gerne wissen, ob es sowas überhaupt gibt. Ich meine, ob das wirklich sowas, also ob sowas da ist oder ob es einfach wirklich bloß Zufälle sind, die einfach passieren. Also ich würde immer nur dafür beten, dass wenn es so ein Buch gibt, dass mir keiner das zeigt. Ja, weiß ich auch nicht. Bettina, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Tschüss. So, das war Bettina. Jetzt mal kurze Musik und dann kommt der Kollege Kerkhoff und wird in seiner altbewährten Art und Weise großartig die Nachrichten lesen. Eben haben wir ein Liebeslied von Captain Beefheart gehört und jetzt kommt natürlich überhaupt das Liebeslied dieses Jahres. Demnächst ist ja, wie heißt denn das hier? Nikolaus. Wer da noch kein Geschenk hat, Kinder, kauft euch die schicke Max-Müller-Platte. Sie ist aus Holland. So ein tolles Liebeslied. Ach, das, wenn man, das wäre natürlich, glaube ich, auch toll. Unten am Balkon stehen und sie ist aus Holland hochsingen, oder? Da gibt's doch kaum eine Frau, die sich noch wehren könnte. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Wobei, man könnte singen, er ist aus Holland. Holland und nicht aus Deutschland und sie spricht Holländisch und nicht Deutsch. Sie sagt nicht eins, sie sagt ein. Sie sagt nicht zwei, sondern sie sagt zwei. Sie ist groß und nicht klein. Sie ist blond und nicht schwarz und sie ist aus Holland. Und nicht aus Taiwan und sie spricht Holländisch und nicht Deutsch. Und ihre Bilder malt sie selbst und kauft sie nicht im Laden. Und sie ist schlau und nicht dumm. Und sie weiß viel und nicht wenig. Und sie ist aus Holland und nicht aus Norwegen. Und sie spricht Holländisch und nicht Deutsch. Max Müller und jetzt ist es 23 Uhr und 31. Sind wir ja nicht so leicht mit diesen Zeiten hier abzulesen. Ja, Matthias, mir steht es hier nicht aufgeschrieben. Ich muss es selber ablesen. Die liest deine Nachrichten einfach vor. Die neue Uhr ist doch so groß. Die ist falsch eingestellt, fällt mir gerade ein. Wieso? Zack, 31. Da müsste die Zeit noch irgendwie aufleuchten. Da oben tut's aber nicht. Wo denn? Ach, da bei der elektrischen 0, 0, 0, 55 Uhr. Eigentlich. Ja, nee, ich muss das da von der Rundenuhr ablesen, die wir Profis in Analoge nennen, ja? Ja. Du liest jetzt hier deine digitalen Nachrichten vor? Ja. Ganz kurz. Na los, wollen wir anfangen? Ja. Du kannst mir ein Startzeichen geben oder sag los jetzt? Oder jetzt. Kurzinfo. Anschlag. Bei einer Bombenexplosion auf die Pariser Schnellbahn sind am Abend 2 Menschen ums Leben gekommen. Nach jüngsten Angaben wurden 85 Personen verletzt. Bei 3 Menschen besteht kaum Hoffnung, dass sie das Attentat überlebten. Die Fahndung nach den Tätern blieb bislang ohne Erfolg. Demonstration. Gegen die Rotstiftpolitik im Bildungsbereich haben heute Berliner Schüler, Eltern und Lehrer vor dem Roten Rathaus protestiert. Sie verwiesen vor allem auf die zu großen Klassen, die unzureichende Ausstattung mit Schulbüchern sowie baufällige Schulen und Turnhallen. Anklage. Auf erhebliche Defizite in der Menschenrechtspolitik von Bundestag und Bundesregierung hat das Forum Menschenrechte aufmerksam gemacht. Als Beispiele wurden der Umgang mit Asylbewerbern und Ausländern sowie die Verletzung sozialer Menschenrechte im Zuge der staatlichen Sparpolitik genannt. Massenkundgebung. Ungeachtet weiterer Warnungen der serbischen Regierung haben heute in Belgrad erneut mehrere 10.000 Menschen den Rücktritt von Präsident Milosevic gefordert. Sie verlangten außerdem die sofortige Freilassung aller verhafteten Demonstranten. Sport. UEFA-Pokal. Im Achtelfinal-Rückspiel um den UEFA-Pokal unterlag der Karlsruher SC am Abend Brøndby Kopenhagen mit 0:5 und schied aus dem Wettbewerb aus. Auch der Hamburger SV musste nach einem 0:2 gegen AS Monaco nach Elfmeterschießen ausscheiden. Dagegen gewann Schalke 04 gegen den FC Brügge mit 2:0 und zog in die nächste Runde ein. Wetter. Nachts zeitweise Regen, dabei zwischen 2 und 5 Grad. Morgen im Fritz-Radl-Land Wetterbesserung, zunächst stark bewölkt, noch etwas Regen, dann aufgelockert bei 5 bis 8 Grad. Verkehr. A13, A10, A2, Dresden Richtung Magdeburg. Hier fährt ein Schwerlasttransport, der nicht überholt werden kann. Die Fahrtstrecke A13, Schönefelder Kreuz, A10, Dreieck Potsdam, Dreieck Werder, A2, Landesgrenze Sachsen-Anhalt. Bitte Vorsicht bei der Annäherung, es wird zum Stau kommen. Bundesstraße 96a, Oranienburg Richtung Berlin, Ortslage Schildow. Sperrung wegen eines Feuerwehreinsatzes. Diesen Bereich bitte weiträumig umfahren. Das war ein Fritz-Kurzinfo mit Matthias Kerkhoff. Herr Kerkhoff wurde uns von Frau Kerkhoff eingekleidet. The Crazy World of Fritz präsentiert The Christmas Overnight Sensation mit Dio, Speedball und Motorhead. Motorhead, Dio, Speedball und ein Special Guest bei der Christmas Overnight Sensation. Komplett live in Berlin. Dienstag, 17. Dezember um 19 Uhr in der Arena. Geschmiedet, gespeedet und gehappened. Von Fritz. Na, jetzt wird gesprochen. Oh, you torture! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Tag, hier ist ein Lied für die, die gemeint sind, werden es schon selber merken. Tokotronic, Tokotronic. Ich mach meinen Frieden mit euch, ich mach meinen Frieden mit euch. Hallo Vollidiot, hallo Vollidiot. Ich mach meinen Frieden mit euch, ich mach meinen Frieden mit euch. Hallo Arschloch, hallo Arschloch. Hallo Vollidiot. Hallo Vollidiot, ich bin einer von euch, bin einer von euch. Hallo, hallo, hallo, hallo. Komisch. Da ist jetzt so ein Einschmalzlied und trotzdem haben hier gleich junge Menschen aufgelegt. Schade, mit denen, die jetzt aufgelegt haben, würde ich mich ja gerne unterhalten. Kann ich aber auch nichts machen. Ich sage nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. 721 39 32. Da kann man anrufen und seine Frage auf Band sprechen und wir hören die dann in der nächsten Sendung. Das wird bestimmt ganz toll. Wir werden sowieso in der nächsten Viertelstunde irgendwann den halbautomatischen Anruf beantworten. Also das Resultat des Resultat der Arbeit des halbautomatischen Anrufbeantworters. Eine Genitivkonstruktion, wie sie eigentlich nur in der DDR üblich war. Also ein Genitiv, noch ein Genitiv, noch ein Genitiv, noch ein Genitiv, hören. Ja, ja, ja, Kinder, wenn ich noch einen Satz zu Ende kriegt, wird, bin ich stolz. Tag, wer bist denn du? Hallo? Ja, hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Das ist ja lustig. Ja, das ist total super, oder? Da ruft man an und dann geht denn da jemand ran, hä? Ja, das ist total okay. Ist schon völlig irre, hä? Ja, bin ich völlig unvorbereitet. Ja, und dann hört man sich selber noch am Radio, oder? Ja, das ist total lustig. Hast du das Radio an? Ja, das habe ich an. Ja, grüß dich. Wann wirst du schon mal im Radio gegrüßt? Ja, das ist... Grüß dich. Ja, ich grüß mich. Ja, und wünsch dir was? Nee. Nee, das ist ja noch ein bisschen Zeit dafür. Wieso? Nee, weil Weihnachten ist noch nicht. Du solltest doch jetzt nicht von mir, also dir was von mir weihnachtsmannmäßig wünschen, sondern Gesundheit oder viel Spaß oder irgendwie sowas, was du dir selber, was du gerne hast. Wie, soll ich mir wünschen? Ja, sowas kannst du dir wünschen. Aber da brauche ich das Radio nicht für. Aber ist doch viel toller, wenn man so den eigenen frommen Wunsch aus dem Radio von sich selber, für sich selber hört. Ja, aber wenn ich jetzt rede, dann höre ich mich selber sowieso nur ganz schlecht. Also, weil dann höre ich ja nur meine richtige Stimme. Achso, mach doch mal, musst du das Radio lauter machen. Nee, echt? Dann höre ich mich? Ja, dann hörst du dich. Ja. Mach mal lauter. Noch lauter. Na, noch lauter. Noch lauter. Wie hörst du dich? Oh. Ja, das war jetzt zu laut. Ach, hast du ein spitzes Stimmchen? Ja, was? Ja, wie heißt denn du überhaupt? Ich heiße David. David mit der spitzen Stimme. Ja. Oh. David. Ja, ja. Wir sind ja offensichtlich in einem Alter, wo der auch der Stimmbruch regiert, oder? Ja, ja, klar. Ja. Willst du dir nichts Schönes wünschen? Nee. Ach, schade. Mach mal doch wieder ein bisschen leiser. Das kommt ja doch zu sehr Hendrix-mäßig hier rüber. Ja, hört sich aber gut an. Hört sich verflucht gut an. So, David, hast du denn eine Frage, die so über deinem Dasein gewissermaßen mit Geister, schwarzer Geisterhand hingeschrieben steht? Ja, die hatte ich, aber die ist jetzt irgendwie weg. Ach. Ja. Na, das ist ja blöd. Wieso denn das? Ja, ich weiß auch nicht. Es ist so, wenn man so anruft, dann ist jemand dran. Dann durch diesen Schock jetzt soll ich dich hier so auf Warteschleife setzen und dann kannst du noch mal ein bisschen überlegen. Nee. Wieso denn nicht? Ey, überlegen tut gut. Nee, dann kann ich ja erstmal so fragen, wie denn nun eigentlich das gemeint ist mit der mit dem Fragestellen. Also, weil du hast gesagt, dass du keine Sinnfragen haben möchtest. Ja, ich will nicht aber fragen nach Sinn des Lebens, da rufen alle an, ja, der Sinn des Lebens will mir doch einigermaßen rätselhaft erscheinen. Das ist klar, das ist ja eine Frage, die jeder hat, aber es muss ja unterhalb dieser Frage Sinn des Lebens, die ja die alleroberste Frage wahrscheinlich ist. Ja, ja gut, aber... Und kurz darunter ist dann wahrscheinlich die Frage, gibt's einen Gott? Ja, und noch andere Fragen. Aber die meisten Fragen, die man so hat, die tangieren doch damit mit der Frage, oder? Also dann. Ja, aber man kann sie ja, glaube ich, auch immer konkretisieren. Die Frage. Ja, aber dann. Zum Beispiel. Also, wie weit dann tolerierst du dann eine Frage, die dann in die Richtung geht, oder? Gehen ja alle Fragen in die Richtung. Man muss sie nur erstmal runterziehen und dann kann man ja mal wieder hochkommen. Also man muss ja von so einer ganz abstrakten Ebene dann zu so einer Konkretheit hinkommen. Zum Beispiel, die Frage ist Sinn des Lebens, so ist klar, das ist ja ganz allgemein die Frage. Aber jetzt kann man die ja, wenn man jetzt mal ins Bad geht zum Beispiel, ja, und sich vor den Spiegel stellt und sieht sich und denkt, ach man, irgendwie sehe ich doch vielleicht doch ein bisschen scheiße aus oder sehe ich wirklich scheiße aus oder irgendwie sowas. Ja, das ist ja eine Frage, die einen doch sehr bewegen kann. Ey, ja. Kennst du die nicht? Doch, na klar. Ja, oder stehst du da im Spiegel und siehst, hey, ich sehe aber toll, super geil und so? Nee, ist ja extrem, nicht. Ja. Jetzt, wenn du die Frage jetzt hast und sagst, ach man, bin ich wirklich hässlich oder vielleicht doch nicht so sehr, dann ist es ja eigentlich auch die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ja, ja. Also du kommst ja von da unten wieder da oben hin. Aber da unten ist es doch eine andere Frage, als wenn man so allgemein der Sinn des Lebens. Ja? Nee, oder wäre Frieden nicht oder wäre Fernsehen zu zweit nicht viel schöner oder so. Ja, nee, und du willst sie aber auch gar nicht beantworten. Nee, ich will sie nicht beantworten, sondern ich will wissen, wie sich diese Sinnfrage des Lebens dann konkret ganz einzeln den Hörern stellt. Ja. Hm. Also du willst nur hören, so was du für Fragen... Ja, ich will nur hören, was... Ja, Fragen sammeln, das ist doch viel interessant. Finde ich, ist ein ganz wichtiges Motiv. Krieg mal, überall liegen Antworten rum. Mach einen Fernseher an und dir wird immer nur geantwortet, oder? Ja, nee, ich gucke... Gibt aber keine schönen Fragen mehr. Oder ja, oder mach das Radio an. Zack, sagen, du fragst ja nicht, ja? Und die sagen ja, aber heute Nacht wird's frieren. Draußen so zum Beispiel. Hast du gefragt danach? Ja, aber nee. Wenn ich jetzt frage... Oder hast du jetzt gefragt nach, sagen wir mal, einem Stau auf der A10, irgendwie Abfahrt Dingster? Hast du danach gefragt? Nee. Aber du wirst sofort, zack, kriegst du Antworten. Verstehst du? Ja, aber du beantwortest ja auch nicht. Und aber nee, ist ja auch nicht... Da ist ja auch keine Lebenshelfersendung. Nee. Ich bin ja jetzt auch kein, sagen wir mal, so seelischer Mülleimer oder jetzt, sagen wir mal, Experte für Sukkulentenkrankheiten. Sukkulenten? Sukkulenten sind so, so Kakteen, glaube ich. Das sind so, so Dickblättler. Ey, so Gummibäume und so. Ach, Gummibäume würde ich jetzt nicht zu den Sukkulenten rechnen. Ja, man braucht dicke Blätter. Ja. Blätter. Ja, naja, nee, ach, eher so fette Kakteen. Aus dem man Tequila macht. Weil das sind ja Agaven. Aber Agaven würde ich da auch zurechnen. Ja, das sind doch die, die alle 10 Jahre mal blühen oder so. Sag mal, willst du jetzt hier völlig ablenken oder willst du mich jetzt, sagen wir mal, auf dünnes Eis führen? Nee, das war jetzt nur... Ah ja. Naja, vielleicht, wenn jetzt mal hier irgendein Pflanzenspezialist ist, kann er mal anrufen und erklären, was Sukkulenten ist. Jedenfalls bin ich keiner. Das wollte ich nur sagen. Ich bin ja jetzt nicht die Expertenrunde und kann jetzt auch nicht... Fragen beantworten, wie man sich jetzt am besten lebensversichert zum Beispiel. Hast du denn jetzt nur eine konkrete Frage, in der sich, sagen wir mal, die Frage des Sinn des Lebens dir stellt, nach dem Sinn des Lebens dir stellt? Nee, nicht so richtig. Wie alt bist denn du, David? Unterschiedlich. Sagen wir jetzt so im letzten halben Jahr, wie alt warst du da ungefähr? Hm. Ah, oder sag, wie alt warst du vor 10 Jahren? Vor 10 Jahren? Da war ich 9. Da warst du 9? Ja. Naja, dann lass mich kurz rechnen. Gut, David. Dann danke ich dir für deinen Anruf. Ja, bitteschön. Tschüss. Tschüss. Jetzt müsste das Thema müsste jetzt aber eigentlich klar geworden sein, oder? Hallo Anrufer? Ja, hallo Kuttner. Wer bist denn du? Ja, ich bin Christian. Christian, das Thema ist erstmal klar, oder? Ja, das ist mir klar. Ja, und findest du nicht auch, dass wir in einer Welt leben, die, sagen wir mal, von Antworten schwirrt, in denen es aber keine vernünftigen Fragen mehr gibt? Ja, ich habe eigentlich eine Frage und die kriege ich nicht so richtig beantwortet. Ja, nee, das ist ja gut, dass man Fragen nicht beantwortet kriegt, ist aber auch okay. Ja, sicher. Denkst du denn, dass die Welt ein Warenhaus ist? Man muss bloß irgendeine blöde Frage stellen und schon liefert einen irgendjemand die Antwort pizzaservice-mäßig nach Hause? Ja, ich meine, das kommt sicherlich auf die Frage so an. Also die richtig philosophischen Fragen, ich meine, da denkt ja auch jeder anders. Ja, die guten Fragen sind doch sowieso die, die sich nicht beantworten lassen. Ja. Ja? Weil die Antworten sind ja mal der Betrug. Ja, das ist eigentlich wirklich der Betrug. Ja. Ja, jeder sagt dir im Prinzip, hält seine Meinung so zum Verkauf. Und sagt, ja, hör mal zu, und das ist die Antwort jetzt. Und ja. Halt da voll dagegen. Ja, da muss man voll aufpassen. Ja, genau. Und da muss man halt irgendwie seinen eigenen Weg finden. Da muss man wachsam sein. Genau. Ja. Und man muss natürlich immer trotzdem auch, das gibt einem, glaube ich, so eine gewisse Sicherheit, wenn man in der Lage ist, Fragen zu formulieren, die keiner so einfach beantworten kann. Ja. Dann weiß man ist an was Wesentlichem dran. Ja, genau. Ja, alles Unwesentliche ist klar. Ja. Alles, was wesentlich ist, ist unklar. Ich glaube, damit kann man sich gut in der Welt orientieren. Ja. Du hast ja aber eine Frage, ne? Ja, ich habe eine Frage. Ja, da hätte ich ja mal eine Frage. Welche Frage hast denn du? Ja, pass mal auf. Also du hast jetzt die Gesellschaft und du hast jetzt als Einzelnen den Mensch. Ja. Und der ist jetzt, meinetwegen, du hast jetzt einen Banker und so und der geht da im Anzug und Schlips und Kragen hin und ist eigentlich viel lieber so, weiß ich, normal gekleidet in Jeans, fühlt sich wohl. Und warum unterstellen sich die Menschen alle so diesen Normen und so und machen sich vielleicht irgendwie unglücklich? Warum sich die Menschen so normgerecht verhalten? Ja. Also da sind außen Normen. Ja, genau. Und dann ist der Mensch, und wenn er rausgeht, akzeptiert er sofort die Normen. Ja. Aber das ist für dich ein Problem. Das ist, naja, ich weiß nicht, weil vielleicht machen die, ich denke mir mal, dass man nicht unbedingt immer damit glücklich ist. Ja. Wie beantwortest du die Frage denn für dich persönlich in deinem Leben? Ja, ich meine, ich habe zurzeit noch ziemlich leid, so meinen eigenen Kopf durchzusetzen und so. Obwohl ich denke vielleicht auch, dass ich auch nur Teil einer Gruppe bin. Also nicht so der. In welchem Bereich setzt du jetzt da deinen Kopf durch? Naja, zum Beispiel, ich meine, ich bin ja auch, ich gehe noch zur Schule und so. Ja. Und, na gut, du kannst sagen, hey, naja, weiß ich. Na, ich gehe halt mal nicht zur Schule und so. Ich meine, letztendlich können sie ja nichts. Aber wenn du jetzt, weiß ich, arbeitest und so, und dann ist es halt entlassen oder so. Das muss ich irgendwie unterstellen. So. Und du gehst aber mal zur Schule? Ja, eigentlich schon, ja. Trotzdem du eigentlich ja nicht musst? Ja. Und warum? Ja, damit ich vielleicht später mal halbwegs noch frei bin. So. Ich denke mal so, umso besser du bist vielleicht in der Schule oder so, umso mehr Freiheit hast du vielleicht später. Ist das jetzt so eine Art Einsicht von dir? Oder ist es jetzt, sagen wir mal, dass du dich diesem zur Schule gehen Normen-Terror beugst? Ja, sagen wir, erstmal habe ich so gedacht, lass ihn mal erzählen und so, aber irgendwie, das habe ich auch für mich selber eigentlich so verstanden und akzeptiert vielleicht. Ich meine, es gibt vielleicht auch die Glücklichen, die in der Schule ja nicht so eine Mühe machen und dann nachher doch ihren Traum verwirklichen, so. Was wäre denn dein Traum? Ja, was wäre mein Traum? Also zum Beispiel, ich weiß nicht, sowas wie du machst, der stelle ich mir eigentlich nicht schlecht vor. Oder auch, oder Kameramann oder irgend sowas, wo die Welt bereisen und so. Ja, Kameramann darf man Mund nicht aufmachen. Ja. Ja, das stimmt, aber man fängt die Bilder ein irgendwie. Ja, vielleicht das stimmt. Kann man da was verkörpern. Weltbereisen. Ja, da träume ich auch von, du. Ja, wer nicht, ne? Ja, meine Welt ist Babelsberg. Ja, meine Schule. Welcome to my world. Dann danke ich dir erstmal für den Anruf. Ja, klar, gut. Okay, tschüss. Mach's gut. So, ich denke, dass wir dann jetzt vielleicht doch die Gelegenheit nutzen sollten und den halbautomatischen Anrufbeantworter aus der letzten Sendung uns hier anhören. Ansonsten sage ich im Vorhinein schon mal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Wer jetzt richtig auf den Geschmack kommt bei dem Band, was zu hören ist, der kann dann gleich die 721 39 32 anrufen und sich gewissermaßen selber an der Konstruktion eines erneut interessanten halbautomatischen Anrufbeantworter-Bandes, das wir dann in der nächsten Sendung hören, beteiligen. Alles klar, 721 39 32 und hier ist das Band von der letzten Woche. Ja, was heißt hier, los geht's? Los jetzt. Ich bin schon dran. Ja. Ich bin auf Warten. Hier ist Achim in Berlin. Guten Abend. Und halbautomatisch bin ich nicht, aber ich bin zurzeit waschmaschinengesteuert. Das heißt, ich hänge meine Wäsche auf und dabei ist mir nichts anderes übrig geblieben, als mir das Radio einzuschalten. Und jetzt mal nachdenken. Ich habe jetzt die Nummer gewählt und wusste gar nicht, um welches Thema es geht. Ja, die größte Zwischenlösung ist wahrscheinlich der halbautomatische Anrufbeantworter. Ja, guck mal, hier ist nochmal Anna. Ich hatte eben mit dir telefoniert und dann ist leider mein Telefon abgestürzt. Ich wollte mit dir liebend gerne noch über die Zwischenlösung plaudern, aber leider wird das wohl heute Abend nicht mehr. Hallo? Ja, ich möchte mal was mitteilen. Ich finde es eine Unverschämtheit, oder mich möchte ich mal beschweren, wieso immer Elvis Presley? Warum nicht Peggy Lee? Weil es ist eine schöne Frau und Elvis Presley ist ein hässlicher Schwanz und ich bin auch männlich, ja. Aber es kotzt mich einfach an, warum immer diese männlichen Gestalten als Idole ausgekoren werden oder wie man es bezeichnet, warum die Frauen nicht? Die Frauen sind doch viel schöner. Hallo Kuttner, ich wollte ganz kurz noch was klarstellen. Pelvis, von diesem schleimigen Elvis, dieser Zusatzname, das heißt übrigens nicht Hüfte, sondern Becken. Und Elvis, das Becken, das klingt ja schon ein bisschen kacke. Hüfte heißt Hip oder Waist, wollte ich nur mal kurz sagen. Aber Peggy Lee ist trotzdem geiler als Elvis. Ja, hi. Hier spricht eine leidenschaftliche Bassspielerin. Und ich bin dagegen, dieses gute Lied Fever weiterhin zu verunstalten. Bitte, Kuttner, bitte, tu mir den einen Gefallen. Danke. Also, wenn ich Susanne frage, ob wir uns statt zwei Wohnungen zusammen eine Wohnung suchen wollen und sie sagt, dann ist nicht so überzeugt davon. Und es bleibt dann dabei, dass man irgendwie mal den einen oder anderen Tag in der Woche miteinander ausgeht und beieinander schläft, dann ist das irgendwie ein Beweis dafür, dass Zwischenlösungen meistens doch Scheißlösungen sind. Ne? Hier ist vielleicht eine Alternative zu Roy Black oder Peggy Lee. Peggy Lee ist ja ganz gut, aber naja, vielleicht gefällt dir das ja. Hallo, ich bin der Peter. Es geht um die Zwischenlösung. Und ja, mir ist dabei aufgefallen, dass ich eine gute Zwischenlösung bin. Also wenn Susanne sagt, wir sollten uns statt zwei Wohnungen lieber noch nicht eine suchen, wir dann danach aber trotzdem gelegentlich noch immer zusammen sind, heißt es doch, dass Zwischenlösungen manchmal doch ziemlich glücklich machen können. Gestas, lustige Instrumente, Teil 26. Heute das Gurgeln mit einem Nirvana-Cover. Komm, wie du bist, wie du warst, wie ich dich will. Als ein Freund, als eine alte Erinnerung. Nimm deine Zeit, beeile dich, die wahre Zeit kommt nicht zu spät. Naja, warum nicht? Also, das wollte ich nur sagen, das Zwischenergebnis ist also eine Endlösung von dem Zwischenergebnis. Das heißt, wenn man zwei Schränke aufbauen will und da kriegt man nur einen Schrank zusammen und das ist ein Produkt. Also ist nur eine Zwischenlösung und darum, das meinte ich. Wisst ihr eigentlich, was da für ein Scheiß da redet? Von wegen jungen Herzen und so? Nichts ist kühner als der Gedanke, der sich nichts erlaubt und sich um nichts den Gedanken raubt. Mit Verlaub, Eure Majestät, das Schneeglöckchen blüht. Ja, Mensch, das hat jetzt wohl nicht ganz so geklappt, wie es klappen sollte. Ihr müsst vielleicht mal den Anrufbeantworter länger einstellen, dann passt das Lied auch ganz drauf. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Ja, ich wollte nur sagen, dass der Zusammenschnitt deiner Sendung da war ziemlich gut und du solltest vielleicht aus dem Lied, was ihr da gespielt habt, eine Single machen, da deine Peggy Lee Coverversion. Fand ich ganz gut. Ach, das fände ich ja einen tollen Vorschlag. Ich gewissermaßen in einer Reihe mit PJ Harvey. Erst Peggy Lee, dann PJ Harvey und dann ich. Kann ich mir gut vorstellen. Prima Idee. Vielen Dank für diese Anregung. Außerdem muss ich, glaube ich, endlich mal nach 26 Folgen doch Göster grüßen. Göster, deine, ich höre mal sehr fasziniert, deine kleine Instrumentenkunde. Und es war wieder ein großartiges Nirvana-Cover, was du uns da zum Vortrag gebracht hast. Vielen Dank, Göster. Und jetzt hängt da, jetzt hören wir gleich noch ein Stück. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Rufen Sie sofort folgende Telefonnummer an. 0331 für Potsdam, 721-3932. Ja, das ist die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. 721-3932. Da könnt ihr die Frage, also zum Thema heute, das lautet Fragen, die euch in eurem tiefsten Innern bewegen, auf Band sprechen und wir hören uns die dann gemeinsam in der nächsten Woche an. So wie wir jetzt quasi so einen enzyklopädisch bunten Durch- und Überblick zum Thema Zwischenlösung nochmal gekriegt haben. Allein durch das Anhören des Bandes des halbautomatischen Anrufbeantworters der letzten Sendung. Schon wieder ein Satz zu Ende gekriegt. Gut, du wirst, du solltest im Radio arbeiten. Tag, wer bist denn du da? Ja, hallo, hier ist Daniel. Daniel. Berlin, ja. Tag, Daniel. Hallo, Kuttner. So. So, ja. Also meine Frage ist... Ja, du klingst ja auch gleich richtig fragemäßig ein bisschen beschwert. Du bist ja trotzdem nur noch eher ein jüngerer Mensch bist, oder? Ja, 21. 21. Und trotzdem aber doch schon eine wichtige Frage. Naja, wichtig weiß ich nicht. Also für mich, eher unwichtig, aber trotzdem... Ach, na dann stell... Für dich unwichtig? Naja, also nicht primär wichtig. Und da meinst du jetzt aber, dass daran jetzt andere Leute daran Interesse haben sollten? Naja, oder das ist eine Frage, die für dich eigentlich auch unwichtig ist, dass du die jetzt dann unbedingt im Radio abladen musst? Nein, auch nicht. Also sonst würde ich ja nicht anrufen. Na, dann stell die mal erstmal. Und du hast du eine Antwort auf die Frage? Nee. Und hast du schon mal andere Fragen in deinem Leben gehabt, die dir wichtiger waren als die Frage, über die du jetzt reden willst? Ja, sicherlich, ja. Aber die kann ich jetzt nicht nennen. Warum denn nicht? Weil mir jetzt keine Frage einfällt diesbezüglich. Aber meinst du, dass jetzt von mir zu viel verlangt ist, von dir zu verlangen, dass du vielleicht mal ein bisschen überlegen sollst, bevor du hier anrufst? Ich habe ja überlegt. Und? Ja, nicht. Wie lange hast du denn überlegt? Jetzt schätz mal, sei mal ganz ehrlich. Halbe Stunde? Halbe Stunde? Ja. Guck mal, die Sendung ist 3 Stunden lang und da überlegst du nur eine halbe Stunde? Eine halbe Stunde ist ganz schön viel. Ist viel im Leben eines 21-Jährigen? Natürlich, ja. Die Zeit ungefähr einen Überblick, wie viel du so pro Tag im Drittelmix quasi überlegst? Wie viel Zeit du zum Überlegen verbrauchst? Ja, vielleicht die Hälfte des Tages. Ach, Quatsch! 12 Stunden. Das glaube ich dir überhaupt nicht, dass du 12 Stunden am Tag überlegst. Natürlich. Ach, Quatsch. Doch, da überlegt man. Ach, ist doch Mist. Getan hat, was man jetzt gerade macht. Na, das ist aber nicht überlegen. Überlegen ist wirklich da sitzen. Naja, so, also wirklich sich reflektiv zu sich selbst zu verhalten. Aha. Das überlegen. Ja, aber doch nicht, ach, wo habe ich denn jetzt den Schlüssel hingelegt und so. Das sind aber die wichtigen Fragen eigentlich. Das sind überhaupt nicht die wichtigen Fragen. Na, wenn man die klären sich alle völlig alleine, zur Not gibt es immer noch einen Schlüsseldienst. Ja, aber man braucht doch irgendwie Fragen, bei der wo kein Schlüsseldienst da hast, der sie einem antworten kann. Naja, zum Beispiel die Frage, was aus mir werden soll und so weiter und so fort. Also die Frage stellt sich schon das Öfteren. Ja, aber du hast sie schon gleich, merkst du nicht, wie du jetzt sprachlich, verbal, wie du völlig entwertet hast, die Frage, was aus mir werden soll und so weiter und so fort. Na, ist doch echt so eine Woolworths-Frage hast du da rausgemacht. Richtig hier der bolle Ramschtisch. Ja, existenzielle Fragen im 12er-Bündel. Oh, das tut mir aber leid. Ja? Ja, das war einfach ein Missverstand von dir, meine Bitte. Sinnfragen im Schnäppchenmarkt. Ja. Na, soll ich jetzt die Frage stellen, die ich eigentlich stellen wollte? Stell sie mal. Du kannst dir vorstellen, dass ich hier mit hohem Misstrauen da sitze. Ja, ja. Mit Misstrauen da. Also und eigentlich kaum bereit bin, dir jetzt ernsthaft da irgendwie so eine Frage überhaupt abzunehmen. Hm. Na, okay. Also sagst du mir deinen Namen nochmal? Ich heiße Daniel. Daniel. Ja. Bist du denn jemand, der sich selber ernst nimmt? Eigentlich nicht immer. Weil ich nehme andere auch nicht allzu ernst. Jetzt ganz grundsätzlich, bist du jemand, der sich ernst nimmt? Ja. Ach, ehrlich? Ja. Bist du dir da ganz sicher, woran merkst du das? Wie ist denn eine Situation? Beschreib mal eine Situation, in der du merkst, dass du dich ernst nimmst. Dass ich mich ernst nehme. Na, wenn es zum Beispiel darum geht, ein Problem zu erörtern und da habe ich irgendwie Ahnung davon, dass man das dann vorträgt und irgendwie jemand anderen weiterhelfen kann, wie auch immer. Und in dem Moment ist man... Das ist doch aber angeben. Nee, ist kein Angeben. Na, doch klar, das ist auf Kacke hauen, das ist aber nicht sich selbst ernst nehmen. Das ist die Frage, wie man es rüberbringt, ja? Oder? Na, das kommt dann noch außerdem dazu. Ja, das ist jetzt das darstellungsästhetische Problem. Habe ich jetzt nicht verstanden, aber ist egal. Nee, war gut formuliert von mir, darum musst du gleich selber lachen. Mhm. Mit viel Sinn gehalten. Ja, nee, und dachte einfach nur, Kuttner, du Angeber. Ja, also die Frage, die ich stellen wollte, ist, warum der Mensch Unendlichkeit nicht begreifen kann. Also, ob... Nicht wirklich... seit wann bewegten die dich? Die bewegt mich seit 4 oder 5 Jahren. Aber es ist eine... Wann fingen die dann an? Wann fingen die an, die Frage? Ja, die fing an, als... Gibt es einen Anlass dafür? Ich gesehen habe über den Kosmos und... das Universum. Ja. Und da haben sie gesagt, dass man sich das Universum unendlich vorstellen soll. Und da habe ich mal überlegt, ob ich mir Unendlichkeit vorstellen kann. Und das hat irgendwie nicht funktioniert. Also ist irgendwie ziemlich verrückt. Was passiert denn immer, wenn du dir Unendlichkeit anfängst vorzustellen? Ja, dann kommt irgendwo, also man fliegt eine Weile rum und irgendwo überlegt man sich, dass doch irgendwo mal Ende sein muss. Siehst du, aber du gehst doch falsch ran, du sagst, man fliegt eine Weile rum, du musst dich hinsetzen und dir wirklich Zeit nehmen. Ja, klar. Da braucht man auch eine Menge Zeit, um sich der Unendlichkeit zu nähern. Zeit habe ich eigentlich gar nicht. Also, na siehst du, dann musst du aber auch ja nicht anfangen damit. Verstehst du? Ja, aber es ist doch unendlich. Ja, du verbietest dir von vornherein die Beantwortung der Frage. Also, und dadurch hast du sie aber auch quasi selbst schon wieder beantwortet. Aha. Und du bist jetzt richtig ein Salto Existenziale. Mhm. Ein Salto Existenziale. Ach so. Ja, und darüber kannst du jetzt ruhig noch einen Moment nachdenken. Ja, darüber denke ich. Was ein Salto Existenziale ist und warum man viel Zeit braucht, um sich die Unendlichkeit vorzustellen. Ja, das glaube ich allerdings auch nicht. Insofern war das jetzt von mir auch nur so höflichkeitsmäßig hingerotzt in deine Richtung. War aber auch klar, dass es keinerlei pädagogischen Effekt bei dir haben wird. Daniel, was machst du denn im Moment? Im Moment, warte ich auf meine Zivi-Stelle und zeichne gerade. Daniel, da darf ich dir mal eine Frage stellen, die ich ins Mark treffen wird? Ach, mich trifft keine Frage. Hast du eine ungefähr, sag mal, was soll denn mal aus dir werden, Daniel? Ah, und schon bist du sprachlos. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Zack, er antwortet du. Hallo, wer bist denn du da? Moin. Moin. Ach, ich lache, darf ich nochmal meine Telefonnummer ansagen lassen? Lass dich nicht aufhalten. Wer bist denn du? Na, ich bin's wieder, Irene. Ach, na, Irene. Na, dann warte mal einen Moment. Ich hab die Zeit, hier anzurufen. Ja, ach so, weil jetzt hört Johnny bestimmt nicht mehr zu. So lange hält er nie aus. Dann musst du ihn nicht überbringen. Jetzt liegt er schon da, hat die Augen verdreht, den Mund weit aufgerissen und wird rumschnarchen oder irgendwo. Würde ich auch eigentlich gerne tun. Würdest du auch machen? Ja, aber ich konnte mich nicht losreißen. Ach, du wolltest jetzt aber denn, warum nicht? Na, weil das eine Freundin von mir wissen will. Ach so. Ach so, schade. Ich dachte, du warst jetzt von der Sendung so voll fasziniert. Danke, Irene. Danke, Irene. Ich war so darauf konzentriert, dir selbst durchzukommen, um mit dir zu reden. Ja. Dann kann ich mich doch nicht darauf konzentrieren, wie andere mit dir reden. Ich habe immer auf das Tuten vom Telefon gehört. Ach so. Übrigens wollte ich dir mal sagen, ich glaube kaum, dass jemand freiwillig auflegt. Die Telekom schmeißt einen mich nach 2,5 Minuten raus. Ja. Und dann legt mich niemand freiwillig auf. Ach so. Man ist immer da und ist froh, dass man mal durchkommt und dann kommt man nicht ritten. Ach, dann muss man nochmal anrufen. Ja. Aber dadurch erspart man natürlich Gebühren. So kann man das natürlich auch sehen. Aha, so sollte man das sehen, ja. Das ist natürlich ziemlich frustrierend, wenn man einen halben Abend da sitzt und nicht durchkommt. Oder wenn man schon durchkommt und man nicht rankommt. Ach so, ach man, Meinst du, sollte ich jemanden draußen hinsetzen, der die Leute tröstet und in der Leitung festhält? Das wäre schön, ja. Ja? Das fände ich gut. Mal sehen. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das machen soll oder nicht. Das ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Ja, das stimmt. Du wolltest ja jetzt das Lied ansingen, oder? Ich kenne das ja dummerweise ja nicht. Mir wurde das ja bloß von meiner Freundin erzählt. Ach so, du musst jetzt aber irgendwie ein paar Schlüsselsätze oder Bemerkungen oder Instrumente oder Worte. Ich weiß, es ist ohne Gesang und das ist, glaube ich, sowas mit Trommeln. Das ist ein bisschen afrikanisch und das ist total geil. Werde ich doch nicht sagen. Ein bisschen afrikanisch, total geil und ohne Gesang. Das ist das Wichtigste. Vielleicht hilft ihm nicht weiter. Danke, Irene. Ja, und jetzt willst du schon wieder rausschmeißen? Ja. Nachdem ich so lange hier versucht habe, durchzukommen? Oh Mann, jetzt mach mir ja kein schlechtes Gewissen, Irene. Kann ich gut, wa? Ja, kannst du super gut. Dankeschön. Wieso? Da freust du dich drüber? Wenn ich sage, dass du gut schlechtes Gewissen machen kannst? So spät nimmt man vieles als Kompliment auf. So, was macht denn der Holger? Liest der immer noch? Da muss ich mal gucken, ob da das Licht noch an ist. Aber das glaube ich eigentlich weniger, obwohl der ist ja krank. Hat der ein Glück. Nee, alles dunkel. Alles dunkel? Ach, ja. Der schläft schon. Ja. Olle Holger, du. Der ist ja auch krank. Oh. Ah, das ist mir ein Strolch. So, Irene, dann danke ich dir jetzt aber trotzdem. Sag das mal bitte dem Johnny. Ja, sag ich ihm. Der soll das irgendwie überbringen. Ja. Okay. Das wäre super. Danke dir. Tschüss, Irene. Tschüssi. Tschüss. So, jetzt müssen wir, glaube ich, endlich mal hier, sagen wir mal, das Wettrennen zwischen, Susi Quattro und, Gisela Drexler machen, oder? Ja? Einverstanden? Einverstanden? Hey, Anrufer, du bist jetzt mal Stimmvieh. Hallo. Ja, ich bin einverstanden. Super, bleib in der Leitung, dafür bin ich auch nett, ja? Wir hören uns jetzt an, wer schneller ist, Susi Quattro oder Gisela Drexler. Einverstanden? Ja, klar. Ah ja, du hast ja Spaß ja schon einverstanden, bleib in der Leitung. So, dann fangen wir jetzt an. Hier ist, jetzt müssen wir nochmal hier mal sortieren. Ach, das ist ja interessant, diese Radiostation hier. Zack, das ist Gisela Drexler. Komm mal. Und links ist hier, links ist Susi Quattro. Die hackern schön, Bede, oder? Gisela Drexler liegt ein bisschen zurück. Susi ist schneller, Susi Quattro ist schneller. Ach, ist das aufregend. Hier ist Susi. Und hier ist Gisela. Die Gisela hat aufgeholt. Gisela ist schneller. Das ist ja interessant. Okay. Aber Susi ist härter, oder? Vom Stil her. Ich werde mal Susi ein bisschen schneller machen hier. Der Drexler liegt immer noch vorne, das ist ungerecht. Ich wollte ja ein bisschen anhalten. Susi hat aufgeholt. Sie kann überhaupt gar nicht mehr unterscheiden. Gisela Drexler. Wer ist jetzt vorne? Gisela hebt auf. An die Susi auf. Ja, das wäre ja völlig fertig. Zieh ja überhaupt nicht mehr durch. Gisela singt weiter. Nix. Hallo? Hallo? Wo ist denn der jetzt geblieben? Der Anrufer ist verschwunden. Hallo, Anrufer? Weg. Hallo? Weg. Hallo? Hallo? Wer bist denn du? Hier ist Alexander. Alexander? Ich würde fragen, worum geht's denn eigentlich heute? Hast du jetzt das Rennen zwischen Gisela Drexler und Susi Quattro verfolgt? Ja. Genau. Hast du eine Ahnung, wer gewonnen hat? Ich glaube, die zweite. Na, die zweite kann er nicht gewonnen haben. Na, die zuletzt gehört wurde, oder? Ach, die hat dann immer gewonnen? Ja. Na, die im längsten Spielzeit gewonnen. Die was? Die längsten gespielt wurde. Ach, die hat gewonnen, meinst du? Nee. Wer als erster fertig ist, hat gewonnen, oder? Stimmt. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Dann war das doch die erste. Gut. Aber wer war denn die erste? Susi Quattro oder Gisela Drexler? Ich tippe mal auf Gisela. Aber es ist rein hypothetisch. Wieder kein Zielfoto gemacht. Ja. Wie war denn dein Name überhaupt? Alexander. Ich wollte eigentlich nur wissen, worum es heute geht. Kennen wir uns, Alexander? Haben wir schon mal miteinander telefoniert? Nee, nicht, dass ich wüsste. Nee, du hast da hier noch nicht angerufen? Doch, anrufen schon, aber ist erstmal durchgekommen. Ach. Ja, ist fast wie ein Sechs am Lotto. Ja? Ja. Nur schöner, oder? Boah. Was für ein Glück. Mann, oh Mann, ey, heute ist glaube ich doch wieder nicht mein Tag. Außerdem, ja. Ich muss ja nachher hier noch Deutschunterricht machen. Im Radio? Ja, na klar. Ja, ich hab die Anfang der Sendung gar nicht gehört. Ach so, nein, die Sendung, ach, jetzt soll ich das Thema nochmal erklären, wa? Ja, genau, darum ging's. Ja, gut, dann sag du aber mal die Telefonnummer, das weiß ich ja auch immer. Sag du mal die Telefonnummer hier von der Sendung? 7481110. Richtig, 7481110 in Potsdam. Ja, bitteschön. Ja, danke schön. Und das Thema der Sendung lautet Fragen. Fragen, die man so hat, die ihr habt, die junge Menschen haben. Die junge Menschen haben, die bereit sind, hier anzurufen. Ach Gott. Fragen, die sie wirklich bewegen. Die jetzt gewissermaßen wirklich so mit Zauberhand quasi an ihrer inneren, an der Stirninnenseite hingeschrieben sind. Hätte ich vielleicht doch eine Bedenkzeit gebraucht. Ja, schade, Alexander. Zwischen habe ich keine Frage parat. Tut mir sehr leid. Na gut. Ansonsten hat sich das schon gut angelassen, das Gespräch mit dir. Vielen Dank für deinen Anruf. Gut, ciao. Tschüss. Hallo? Hallo? Ach Mann. Hallo? Hallo? Ja, hi, ist Robert. Aber Robert, wieso kommt denn das immer so zu so endlosen Verzögerungen? Guck mal, das ist doch im Grunde ein Jugendradio. Da ja. Musst du doch jetzt wahrscheinlich mit so gespannten Sehnen und Muskeln und sagen wir mal auch funktionierenden Lymphdrüsen da sitzen und wenn du angesprochen wirst, versuchen so schnell wie möglich zu reagieren. Ja, nur ich warte hier immer schon so lange, da weiß ich doch nicht. Na, aber stell dir mal vor, du wärst ein Auto und du müsstest jetzt bremsen. Verstehst du, du hättest sie doch schon alle tot gefahren. Ja, mit dem Auto wird ja auch was anderes. Na, mit dem Auto wird was anderes. Denkst du, Radio ist weniger gefährlich? Denkst du, da kann man nicht sterben von Radio? Klar kann man davon sterben, da kann man verrückt werden. Ja? Da kann man umschalten, da kann man ausschalten, da kann man aus dem Fenster springen, alles. Ja, kann man. Da gibt es ein Spektrum von sehr beliebten Reaktionen. Und du machst dir keine Vorstellung, was diese Sendung schon an Opfern gekostet hat. Ja, und was schlussfolgern wir jetzt daraus? Dass wir uns Mühe geben sollten, wenn wir hier anrufen. Ja, ich wollte übrigens mal sagen, dass es heute unser erstes Mal ist. Dass ich hier anrufe, ja. Ich bin total froh, dass ich endlich mal durchkomme. Das ist das schönste erste Mal, was ich je erlebt habe. Kannst du dir vorstellen, du sprichst hier mit einem erwachsenen Menschen und ich habe schon eine Menge erste Male gehabt, aber das ist wirklich jetzt richtig toll, ja. Nee, und du schaffst es irgendwie. Hast du auch so andere erste Male schon gehabt? Ja, sicherlich. Ja, in welchen Bereichen war denn das interessanteste erste Mal, was du je erlebt hast? Oder das gravierendste erste Mal? Naja, jetzt sag bestimmt nicht das, was du hören willst. Du weißt überhaupt gar nicht, was ich hören will. Das Einzige, was für mich mit dem ersten Mal assoziiere, ist für mich halt der Sex, wa? Nee, das wollte ich jetzt nicht hören, aber erzähl mal. Ich wusste doch. Aber erzähl mal, wie alt bist denn du jetzt? Ich bin jetzt 19 gerade. Mhm. Und wie alt warst du beim ersten Mal Sex? Da war ich 16. Ach so, dann liegen ja doch 3 Jahre zwischen dem ersten Mal Sex und dem ersten Mal hier anrufen. Ja, eigentlich schon. Ja, 3 Jahre, in denen ja doch möglicherweise ein heftiger Reifeprozess in dir vorgegangen ist. Ja. Der aber auch nötig war. Darf ich dich mal unterbrechen? Dann sagen wir mal, ins Bett zu kommen ist leichter als hier in die Sendung, oder? Ja, wesentlich. Ja? Hast du jetzt, sagen wir mal, mehr an Energie verbraucht, jetzt, sagen wir mal, die Frau zu überzeugen, sich jetzt mit dir wahrscheinlich unbekleidet in einem Bett zu legen, als hier anzurufen? Ich weiß, das war eine komplizierte Frage, ich stelle sie nochmal. Wofür hast du mehr Energie? Ja? Dann würde ich dir um die Beantwortung bitten. Ja, würde ich ja sagen, ja. Einfach mal so. Ja, ist, glaube ich, jetzt keine Antwort. Wieso war das? Ach so, doch. Du hast mehr Energie gebraucht, um hier anzurufen. Ja, wesentlich. Wieso, bitte? Naja, weil es ja nicht stressig ist, das immer zu versuchen und dran zu bleiben. Ich meine, muss man an der Frau auch, aber... Aber mit, das ist irgendwie lockerer zu erledigen. Leichter. Du schaffst es irgendwie immer ernstvoll vom Thema abzulenken, wisst ihr das? Ich habe eigentlich angerufen und wollte was zum Thema sagen. Na, das Thema ist doch nur eine Überschrift. Und dann rufe immer konkrete Menschen an. Und dann habe ich ja einfach auch aus Erfahrung der Sendung heraus, weil ich selber auch ein reiferer Mensch bin und über Menschenkenntnis verfüge, dann spüre ich sofort, worüber die jungen Menschen reden wollen oder was der Knackpunkt ihrer Persönlichkeit ist oder der Punkt, an dem sie sich so innerlich reiben. Und das war bei dir natürlich Sex, habe ich sofort gemerkt. Ja gut, hast du vielleicht getroffen, aber wenn ich zur Sendung beitragen kann... Man könnte dich doch wahrscheinlich so als Sex-Maniac bezeichnen, oder? Kannst du durchaus sagen. Ehrlich? Aber ich wollte doch mal was... So was würdest du in Anspruch nehmen? Ich wollte doch jetzt mal den Komplex... Das ist jetzt aber ein bisschen peinlich, findest du nicht? Du, ich wollte doch jetzt würdest mal komplex du, wir müssen uns aber erstmal ein ordentliches Bild von dir machen. Würdest du dich wirklich als Sex-Maniac bezeichnen lassen? Ja, ich weiß ja nicht, wie du das definierst. Mir sagt das Wort so in erster Linie ja nicht. Ja, du hast doch aber zugestimmt. Wozu hast du jetzt zugestimmt? Naja... Wozu hast du jetzt ja gesagt? Ich hab mir bei dem Sex-Maniac mein eigenes gedacht. Was hast du dir da gedacht? Naja, dass ich in erster Linie ein Mensch bin, der nur an Sex denkt, nach deiner Ansicht nach, oder? Na, nicht nach, naja, aber die Frage ist ja, ist es so oder ist es nicht so? Klar ist es so. Wenn der Mann alle, weiß ich nicht, 15 Sekunden daran denkt, dann wird es wohl so sein. Du denkst alle 15 Sekunden daran? Naja, mindestens, klar. Das heißt viermal die Minute? 240 Mal in einer Stunde? Ja, kannst du mal sehen. 2000... Ja, da fängt's an, was? 880 Mal am Tag? Mensch. Mann. Weißt du nicht, wie wir sind zu mehr bestimmt, als jetzt über das zu reden? Ist aber ein tristes Leben, oder? Wie oft kann man denn Sex haben am Tag? Sagen wir mal... Wie oft muss ich es haben? Wie oft kann man es ungefähr haben? 3-4 Mal vielleicht, oder? Und dagegen steht jetzt 2880 Mal dran denken. Ja. Da bleiben immer noch 2876 Mal übrig. Musst du dir so sehen. Ist ja voll Frust, oder? Nee, das steigert doch gerade. Ach so. Wenn du immer dran denkst und dann kannst du diese 3-4 Mal dann kompensiert ausleben. Aha. Wenn das zu den 3-4 Mal kommt... Mhm. Ja, weißt du nicht? Ja, würde ich dir vertrauen erstmal. Ja. Gut, aber du hast ja eine ganz andere Frage, die dich eigentlich bewegt, oder? Ja, du hast ja zwischen den 15 Sekunden immer noch ein bisschen Zeit, an andere Sachen zu denken, oder? Ja, 2 Sekunden halt mir meine Frage ausgedacht. Kick mal eine an, dann sag mal. Und zwar meine Frage, die mich mehrmals bewegt, ist, was ist richtig oder falsch? Was vom Herz kommt oder was vom Verstand kommt? Ach, der Konflikt zwischen Kopf und Bauch quasi. Ja, das ist... Wann hast du den denn zum letzten Mal gehabt? Ja, ich hab ihn zu... Oder grundsätzlich... Also Aufzeichen gehabt bei Liebeskummer, zum Beispiel. Ja, waren das Kopfkonflikte, ne? Eher Herzkonflikte, ne? Eher Herzkonflikte. Ja, und was bist du denn jetzt grundsätzlich für ein Typ? Bist du jetzt erst eher ein Kopfmensch oder ein Herzmensch? Das ist schwierig. Ich würde sagen... Ich bin ein Herzbube, das kann man nicht so verallgemeinern. Ich würde sagen, ich hab mich ein bisschen entwickelt. So früher eher so der Kopfmensch, so auch durch meine schulischen Sachen, also Mathe, Physik sind meine Leistungsfächer. Ja. Und dann habe ich aber doch den Herzmenschen in mir kennengelernt. Ja, jetzt hast du in dir die blaue Blume entdeckt und bist zum Poeten konvertiert. Ja, so kann man das sagen. Du hast immer einen Kitschchenreim auf den Lippen. Ja, doch. Hast du wirklich einen Kitschchenreim auf den Lippen? Dann sag ihn mal schnell. Ja, musst du mir ein Stichwort sagen, zu nichts kann ich nicht sagen. In allen vier Ecken. In allen vier Ecken kann man sich schon necken. Nee, soll Liebe drin stecken, Mensch. Liebe. Ach ja. Liebe, ja. In allen vier Ecken soll Sex drin stecken, heißt es bei dir, oder? Das klingt jetzt aber nicht sehr poetisch. Sollte ich nicht so runtermachen. Ach Mensch, schäm dich ein bisschen. Naja, aber das ist aber kein poetischer Reim. In allen vier Ecken. Naja, den hast du ja gesagt. Ich sollte ja daraus was Poetisches machen. Naja, ist dir aber nicht gelungen. Ja, weil der Grundsatz ja nicht dafür vorhanden ist. In allen vier Ecken, Du siehst es nicht so leicht, Liebesgedichte zu schreiben. Hast du denn selber schon mal ein Liebesgedicht? Gedanken spontan ausdenken? Da hört doch ein bisschen mehr zu. Hast du auch schon mal so richtig kitschige Gedichte geschrieben? Schreibst du aber immer noch? Keine Ahnung. Ach, dann liest doch mal eins vor. Ich hab jetzt Kind bei der Hand. Aber fällt dir auch keins ein, wofür du dich so tüchtig schämen würdest in der Öffentlichkeit? Also wenn ich mal Gedichte habe, die merkt man sich doch nicht. Die kommen doch aus dem Gefühl heraus, was man entwickelt, schreibt man halt seine Gedanken. Guck mal, zum Beispiel Heiner Müller hat immer seine Texte im Kopf gehabt, jedenfalls die, an denen er gearbeitet hat. Heiner Müller. Ja, Gott sei Dank, oder Gott sei Dank. Nee, na, der gut, oder das ist klar, dass du nicht Heiner Müller bist. Da lacht er gleich wie Beavis und Butthead. Da merkt man aber ganz deutlich, dass du nicht Heiner Müller bist. Ja, schon, weil ich nicht die Zigarre habe. Ja, dann danke ich dir erstmal, glaube ich, für deinen Anruf. Ja, klar. Ja? Ciao. Tschüss. Was machen wir denn jetzt? Jetzt spielen wir mal kurze Musik, weil wir müssen ja dann irgendwie, dann müssten wir, glaube ich, dann würde ich gerne noch ein bisschen Deutschunterricht machen, oder? Gibt es da Beschwerden dazu? Hallo? Hallo? Hallo? Tag, hallo, ist eine demokratische Sendung hier? Wer bist denn du? Jörn. Der Jörn. Ja. Tag, Jörn, hast du jetzt was da? das klingt jetzt ein bisschen arschlochmäßig, aber hast du da was da? Irgendwann mal jetzt ein bisschen Deutschunterricht, Deutsch für Deutsche machen? Deinetwegen. Ja. Du bist einverstanden. Und hast du denn eine richtige Frage, die dich jetzt beschäftigt? Also die jetzt, sagen wir mal, ein Beitrag zum Thema sein könnte? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Na, dann ist das doch ein guter Anlass für mich, dich aus der Leitung zu schmeißen, oder? Wenn du denkst. Na, aber du hast es doch selber jetzt quasi vorgegeben. Ach, jetzt krieg ich gleich wieder so schlechte, die wissen immer so ein bisschen, ach guck, na lass nicht so den Harten raushängen, aber geht doch nicht anders jetzt. Jörn, wollen wir uns bitte ganz freundlich voneinander verabschieden? Ja, und tschüss. Richtig so, als wäre nicht gewesen und als seien wir gute Freunde? Ja, und tschüss. Ja, nee, und tschüss darf man auch nicht sagen. Ah, jetzt hat er schon gesagt, kann ich auch nichts dafür. Gut, jetzt erstmal ein bisschen Feeling B-Musik und danach Deutsch für Deutsche, klar? Zack. Haha. Wer ist das? Das ist Frau Schulz. Was ist das? Das ist Tee. Hier ist Tee, hier ist Most. Wir trinken Tee. Nehmen Sie Tee. Beim Tee. Guten Abend, Frau Schulz. Guten Abend, Herr Schulz. Guten Abend, Hans und Karin. Bitte, nehmen Sie Platz. Hier ist Tee. Nehmen Sie Zucker. Hier ist Zitrone. Wir trinken gern Tee mit Zitrone. Es, Eis, das, was, Hans. Sie sehen Sahne, Suppe, besuchen. Ist Most, Post, Obst. Zitrone, 10, Zucker, Platz, Schulz. Na Kinder, wie habt ihr gelernt, oder? Ja? Und zwar Deutsch. Und das Tolle ist ja immer, lebenspralle Dialoge am Anfang und dann hinten zum Schluss raus surrealistische oder abstrakte oder wie immer man die nennen will, Gedichte, die dann ab und an doch intern dann doch so eine Art Reim haben. Ist Most Post? Obst lautet da die Antwort, wenn man die Frage so stellt. Tschach, wer bist denn du? Ach Mensch, jetzt hätte sich doch zack ein schönes Gespräch gleich angeboten. Aber wieder der Zuhörer, Anrufer war nicht in der Lage dazu. Hallo? Ah, hallo, ist ja toll. Ah, du bist in der Lage dazu. Wozu? Ich habe gerade nur aus Freizeichen gehört. Ein tolles Gespräch zu und wie und? Was ist dir da so ein Gedanken durch den Kopf gegangen beim Freizeichen? Ja, erstmal nach 25 Freizeichen. Dachtest du nach 40 Jahren Mauer endlich mal ein Freizeichen, oder? Ja, nach 500 Freizeichen endlich mal wieder eine menschliche Stimme. Ach so, ja. Damit meinst du meine. Danke. Gut. Wie heißt denn du? Ich bin der Jens. Jens, ach, lass mich nochmal die Namen, da fällt mir doch gleich der halbautomatische Anrufbeantworter ein. Lass mich nochmal dessen Nummer sagen, die lautet 721-3932. Da kann man anrufen und dann fragen, seine Fragen, die man hat, also die, um die es ja heute in der Sendung gehen sollte, schon muss ich schon fast sagen, sind nur 35 Minuten, die kann man da auf Band sprechen. Und dann kann man sie aber gebündelt in der nächsten Sendung anhören. Jens! Ja. Ja, und du hast aber auch so eine Frage. Ja, im Prinzip schon. Ich hoffe, die ist dir nicht zu global. Die dir gewissermaßen ins Hirn gebrannt wurde, von wem auch immer. Mhm. Ja? Aber wenn du schon so anfängst, dann scheint die mir doch ein bisschen zu global zu sein. Kannst du die nicht gleich ein bisschen runter konkretisieren? Ja, ich sag mal so, ich bin nur ein bisschen naturwissenschaftlich veranlagt, also ich sag mal pragmatisch denkend. Und da hat man doch immer einen gewissen Gegensatz zwischen seiner mathematischen Vorstellung und dem Begriff von Seele. Ja, aber sag mal, jetzt so pragmatisch denkend und naturwissenschaftlich veranlagt ist ja nicht so von vornherein identisch, wie du das jetzt hier den Anschein zu erwecken versuchst, oder? Naja, nüchtern denkend, sag ich mal. Nüchtern denkend. Aber also, verlässt einen die Nüchternheit nicht so bei Relativitätstheorie und Unschärferelationen und so? Ja, ist auch wieder eine Frage, aber... Und Gödel? Ich bleib mal noch ein bisschen... nicht so weit, also das Niveau noch ein bisschen weiter unten, aber ansonsten halt doch. Also eher noch so die klassische Physik. Ah, ja. Ja? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, so Newton. Ja, meinetwegen. Na, wie gesagt. Meinetwegen, so, na meinetwegen, also meinetwegen nicht. Na ja, dann sage ich mal ein konkretes Ja. Zufrieden? Ja. Gut. Wie gesagt, wenn man sich so Gedanken macht, dann Und du neigst dazu? Manchmal schon, ja. Trotzdem du eigentlich eher ein pragmatischer Mensch bist. Ja, das ist, ja klar. Ja, der von Gedankensblässeln nicht unbedingt angekränkelt ist. Hm. Ja, wie gesagt, um meinen Monolog mal fortsetzen zu können. Ja, lass dich durch mich nicht unterbrechen. Nee, ist gut. Bisher hast du dich noch allemal unterbrechen lassen. Ist dir da nicht aufgefallen? Also. Merkst du, was für ein hochmanipulatives Medium so ein Radio ist? Fernsehen, ja, selbst durch die Antwort jetzt, hast du dich schon wieder manipulieren lassen? Ja, du hast mir die Antwort sozusagen schon in den Mund gelegt. Ist komisch. Gibt es dann so eine Art, dass man sich irgendwie erniedrigt fühlt dadurch? Nö. Nee? Nö. Ach, schade. Also ich finde, sag mal, wenn man sich du dich jetzt so als Anrufer und Hörer erniedrigt fühlen würdest und jetzt gleichzeitig aber das Bewusstsein dieser Erniedrigung hättest, dann wäre das doch so eine Art, Einsicht gewesen, oder was? Erkenntnis gewesen, ja. Die versuche ich ja dann. Nicht. Ach so. Oder hättest du dann ein Glücksgefühl gehabt? Nee, hoffe ich nicht. Nee, aber ich hätte gehofft, dass du dann ins hättest. Und dann hätte ich auch ins Jahr. Erniedrigt zu werden? Nee, aber Einsicht in diese Erniedrigung. Ach so, naja, ja? Gut, ja. Erkenntnis, ja. Weil man ja dann möglicherweise gewappnet ist und nie wieder anrufen würde, zum Beispiel, oder nie wieder Radio hören. Weil man weiß, das ist hochmanipulativ. Gut. Toll, war ein Wort, was vorne hoch, hoch und hinten tief. Ist dir auf jeden Fall hoch, Manipular, tief. Hoch. Hoch, tief. Ja, und aber Manipular macht überhaupt gar keinen Sinn, oder? Nee. Aber hoch, tief, so in so einer Bauform, kann das sein? Ja, kann schon sein. Gut. So, wie gesagt, wenn man sich sowas überlegt, dann, wenn man sich überlegt, dass der Mensch im Prinzip aus Atomen und Molekülen aufgebaut ist. Ja. Da ist es schlecht vereinbar mit einer Vorstellung von Seele. Ja, wie soll sowas funktionieren? Eine Seele im Prinzip als Produkt von irgendwelchen Elektronenströmen und Molekülbewegungen oder was weiß ich auch immer. Und da kommt man dann immer zu einem gewissen Widerspruch und das ist schon relativ blöde. Könnte doch aber vielleicht doch, sagen wir mal, so ein elektromagnetisches Feld sein, was sich aus der, sagen wir mal, Wechselwirkung der Atome ergibt. Ja, aber ich glaube nicht, dass da die Verbindung zur Intelligenz so schnell zu finden ist. Ja, Seele ist ja jetzt noch nicht, Seele ist doch aber noch nicht Intelligenz. Intelligenz ist ja wieder was anderes. Seele überhaupt solchen Begriffen, ja. Du heißt, also du meinst im Grunde, weil der Mensch aus Atomen besteht, kann er eigentlich nur ein Idiot sein. So ungefähr. Zu dem Schluss kommt man dann manchmal. Und man aber sich überlegt, dass wir alle Atome den physikalischen Gesetzen. Aber die was passiert, wenn du die Vorstellung jetzt auf dich selber anwendest? Naja, dann kommt man im Prinzip zu einem Widerspruch. Bist du dir sicher? Kommst du da wirklich zu einem Widerspruch? Machst du dir da nicht was vor? Was soll ich da antworten? Lassen wir es einfach so stehen. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Tschüss. Eieiei, jetzt sind schon wieder fast die Nachrichten dran. Aber ich habe ja jetzt hier irgendwie die Nachrichtenmusikmaschine überhaupt noch nicht eingelegt. Jetzt müssen wir uns irgendeine Zwischenlösung, das war ja das Thema der vorherigen Sendung, einfallen lassen. Vielleicht finden wir hier noch was Schickes. Haha, artig. Artig, wollen wir mal so ein bisschen Feeling B hören? Artig? Oder was wollen wir sonst hören? Mann, jetzt fällt mir ja nichts. Also klar, dann hören wir noch ein bisschen Feeling B, warum nicht? Und dann mache ich, Kinder, mache ich euch tolle Radiomusik, sodass ihr nicht die Radio so trocken, die Nachrichten so, also schicke Nachrichtenmusik, dass ihr nicht das so trocken hören müsst. Das gibt ja nichts Schlimmeres als Nachrichten, wo keine Musik drunter ist. Da muss man ja gleich brechen. Da denkt man ja, wir sind hier bei Arte, Freundchen oder irgend sowas. Sind wir aber nicht bei Arte. Oder beim Deutschlandradio. Kurzinfo. Anschlag. Bei einer Bombenexplosion in der Pariser U-Bahn sind 2 Menschen ums Leben gekommen. Von 85 Verletzten schweben 7 in Lebensgefahr. Die Bombe war in einer Gasflasche in einem Vorort Zug detoniert. Ähnliche Sprengsätze hatten algerische Moslem-Extremisten im vergangenen Jahr bei Attentaten in Frankreich benutzt. Massenproteste. In der serbischen Hauptstadt Belgrad haben bis zum späten Abend rund 100.000 Menschen für Meinungsfreiheit demonstriert. Mit lauten Buhrufen reagierten sie auf die Nachricht, dass Präsident Milosevic zwei unabhängige Rundfunksender schließen ließ. Neben Radio B92 wurde auch ein kleiner Studentensender abgeschaltet. Demonstration. Gegen die Rotstiftpolitik im Bildungsbereich haben Berliner Schüler, Eltern und Lehrer gestern vor dem Roten Rathaus protestiert. Sie verwiesen vor allem auf die zu großen Klassenstärken, die unzureichende Ausstattung mit Schulbüchern sowie baufällige Schulen und Turnhallen. Anklage. Auf erhebliche Defizite in der Menschenrechtspolitik von Bundestag und Bundesregierung hat das Forum Menschenrechte aufmerksam gemacht. Als Beispiele wurden der Umgang mit Asylbewerbern und Ausländern genannt. Auch soziale Menschenrechte würden im Zuge der Sparpolitik missachtet. Sport. Fußball. Im Achtelfinale, im Rückspiel um den UEFA-Pokal unterlag der Karlsruher SC im Abend Brøndby Kopenhagen mit 0:5 und schied aus dem Wettbewerb aus. Auch der Hamburger SV musste nach einem 0:2 gegen AS Monaco ausscheiden. Dagegen gewann Schalke 04 gegen den FC Brügge mit 2:0 und zog damit in die nächste Runde ein. Wetter. In dieser Nacht im Fritz-Radl-Land teilweise Regen zwischen 2 und 5 Grad. Morgen Wetterbesserung, zunächst stark bewölkt, etwas Regen, dann aufgelockert bis 8 Grad. Verkehr. Autobahn A10, Autobahn A2, Dresden Richtung Magdeburg. Hier fährt ein Schwerlasttransport, der nicht überholt werden kann. Fahrtstrecke momentan A10, Dreieck Potsdam, Dreieck Werder, dann A2 bis zur Landesgrenze Sachsen-Anhalt. Bitte Vorsicht bei der Annäherung, es kann zum Stau kommen. Wird es auch. Berlin-Charlottenburg, Autobahn 100, Fahrtrichtung Nord, auf der Rudolf-Wissell-Brücke, Sperrung des rechten Fahrstreifens bis 5 Uhr. Grund sind Bauarbeiten. Das war ein Fritz Kurzinfo mit Matthias Kerkhoff, vielen Dank. The Crazy World of Fritz präsentiert Music live in Potsdam. Element of Crime. Element of Crime live in Potsdam, Mittwoch, 11. Dezember im Lindenpark. Verbrochen, verhaftet und freigesprochen von Fritz. Ah, das ist nächste Woche, 11., oder? Ja. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam. 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Schon wieder die falsche Platte. Liegt sie an mir? Die ist die richtige, hört man gleich, oder? PJ Harvey. Von ihrer Single. Die Nummer 2. Losing ground under my feet. There's a low rumbling. There's a crack in the street. It's just no good. I'm PJ Harvey mit dem Song, den sie nicht geschrieben hat, doch eine Coverversion. Der Song ist eigentlich von Rainer Ptacek. Und wenn jemand interessieren würde, wer Rainer Ptacek ist, dann ich könnte die Frage beantworten. Trotzdem sich im Internet die PJ Harvey-Fans fragen, wer Rainer Ptacek ist, aber ich verrate nicht. Nur wenn mich jemand persönlich fragt, dann würde ich das beantworten. Tag, wer bist denn du? Ach Mensch, hallo, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Du hast noch nicht so lange ein Telefon, oder? Naja. Aber wenn man da anruft und jetzt sieht am anderen Ende jemand dran, dann kriegt man erstmal einen Schreck, hä? Ja. Aber wenn der andere ein guter ist, der am anderen Ende? Wie bitte? Wenn das am anderen Ende, wenn das ein guter ist, wenn das ein netter Mensch ist, der einem Mut macht? Dann ist nicht so schlimm. Dann ist nicht so schlimm? Nee. Hast du das Gefühl, dass du jetzt gerade mit einem ganz Bösen telefonierst? Nein. Nee? Nee. Kannst dich entspannen. Ich hab's bloß nicht erwartet. Hast dich was? Ich hab es bloß nicht erwartet. Ah ja. Ja. Warum hast du dann angerufen, wenn du das überhaupt nicht erwartet hast, dass jemand dran geht? Ja, weil ich es erst nicht gedacht habe. Ah, wer bist denn du? Nikolas. Nikolas? Ja. Wie alt bist du, Nikolas? 14. Ey, das ist 12:45. Ach nee. Aber ab in die Falle. Nee, ich bin krank. Du bist krank? Ja. Oder kommst du jetzt aus einem völlig verwahrlosten Elternhaus? Kümmern sich deine Eltern überhaupt gar nicht um dich? Nee, die sind weg. Die sind weg? Mhm. Ach so, und da machst du jetzt Alarm? Ja. Und versuchst die Telefonrechnung in die Höhe zu treiben? Mhm. Dass deine Eltern merken, dass sie noch einen Sohn haben? Ja, sozusagen. Sozusagen. Ja, woran soll man das sonst merken? Nikolas, das Thema hast du mitgekriegt. Ja. Fragen, die einen wirklich bewegen. Also, ob es im Weltall noch ein anderes Leben gibt. Tja. Ja. Nun kann ich die nicht beantworten. Was machen wir jetzt mit der Frage? Was ich glaube? Ja. Ach ja, grundsätzlich ja, aber mit mir werden sie sich nicht unterhalten. Und wie stellst du dir die vor? Ja, nicht. Kann man sich nicht vorstellen. Ist auch immer nur Quatsch, was man sich vorstellen kann. Was man sich vorstellen kann, ist, was man kennt, oder? Und kann das vielleicht noch ein bisschen sortieren. Also können vielleicht irgendwie die Nase nach hinten rücken oder sagen, die sehen aus wie ein Fernseher oder irgend sowas. Aber alles andere kann man sich doch nicht mehr vorstellen. Ja. Kannst du dir was vorstellen, was du dir nicht vorstellen kannst? Nee. Siehst du, das ist ein Problem dabei. Nikolas. Ja? Jetzt sind wir aber wieder voll ins Philosophieren gekommen. Wie bitte? Jetzt sind wir aber wieder voll ins Philosophieren gekommen. Ja. Was würdest du dir denn erwarten von so, sagen wir mal, anderem Leben? Würdest du denken, dass sie eher gut sind oder dass sie eher böse sind? Gut. Ach, meinst du? Also nichts Schlimmes. Im Fernsehen sind sie aber eher böse, oder? Im Fernsehen. Ja, Independence Day, Aliens. Ich würde sagen, sie sind so wie uns. Ja, dann ist ja aber auch langweilig, oder? Wie bitte? Dann ist ja aber eigentlich langweilig, oder? Dann braucht man ja bloß runtergehen. Kann man sich ja mit denen unterhalten. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es so grüne, kleine Männchen sind. Sondern? Ja, so Leute wie du. Eher so. Taffe Baseballspieler. Genau. Genau, ja, wie wir beide, wa? Ja. Ja, wa? 1,80, blond, hä? Breite Schultern und starke, männlich behaarte Hände. Ja, die zuzupacken verstehen. Mhm. So sind sie. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Tschüss. Mann, wie machen wir das jetzt? Müssen wir ganz schnell machen. Jetzt kann ich eigentlich nur besser kicken, weil es sind noch eine Viertelstunde, liebe junge Menschen. Jetzt können wir vielleicht nur noch Fragen so sammeln. Das, zack, Frage, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Tag, wer bist denn du da? Ja, ich bin der Nico, hallo. Nico, jetzt stell du mal, versuch mal gleich deine Frage zu stellen, die dich bewegt. Also nicht zu stellen, sondern einfach zu nennen. Meine Frage zu nennen? Ja, meine Frage, die ich nennen will, ist folgende. Wie schaffe ich es, eine Waschmaschinentrommel aus einer Waschmaschine rauszukriegen, wenn die zwei Stoßdämpfer gesagt hat, also zwei Federn aufgehängt und ich kriege die eine Feder nicht raus? Ach so, das ist jetzt so ein Oberlader? Nee, das ist so ein Toplader von Ford so. Ach so, da kriegt man die Trommel überhaupt ja nicht raus. Doch. Nee, die geht nicht raus. Nee, echt. Nein. Nee, das ist doch. Rausgekriegt. Nein, der hat aber dann die ganze, da musste die ganze Verkleidung abnehmen, dann musste die Elektronik da rauspriemeln, dann musste oben die Deckplatte wegmachen, dann musste hinten den Wasserschlauch abmachen, denn da stehst du sowieso schon bis zum Knien im Wasser. Du, das habe ich gar nicht schon gemacht. Siehst du, und dann stellst du. Heizstab schon in der Hand. Na, sag doch, und dann stellst du fest, das Ding geht nicht raus, oder? Naja, das ist jetzt. Ich bräuchte doch jemanden, der mir hilft, die Trommel hochzuheben, dann könnte ich locker die eine Feder schnipsen. Und was willst du denn machen mit der Trommel? Eine Band gründen oder was? Nie. Und sicherstellen, dass in meiner Weststücken so kleine schwarze Löcher sind. Und du, was machst du, wenn in deiner Weststücken so kleine schwarze Löcher sind? Da würde ich aber denken, dass Motten in der Maschine sind. Na, das habe ich mir zuerst auch gedacht, aber dann dachte ich mir, weil ich mir die Löcher genau angeguckt habe und habe festgestellt, aber die sind schwarz und so, die gehen auch manchmal durch, habe ich mir überlegt, das muss also was mit Hitze zu tun haben. Also Verbrennung. Brandlöcher? Brandlöcher, du genau. Musst Wasser drin machen in die Maschine, dass es gelöscht wird. Na, ich habe auch immer gedacht, da raucht es vielleicht innen drin, aber dann dachte ich irgendwann, das kann nur irgendwas mit dem Heizstab zu tun haben. Ach so, na dann beschränk dich doch auf den Heizstab, weil du den schon in der Hand gehabt hast. Dass du den vielleicht ein bisschen wegbiegst, dass der nicht mehr an die Wäsche rankommt. Nee, irgend so ein Blödmann. Ah. Ja. Jetzt habe ich gerade nicht gehört, was der Blödmann gemacht hat, weil da ist sein Telefon ausgefallen. Ja, dann sag ich das nochmal. Also ja. Der eine Heizstab sind ja mal so, an einem Heizstab sind ja so zwei Wellen mit dran. Also eine und noch eine. Und die eine guckt so ein Stückchen nach oben. Ja, bieg die runter. Ja, das geht aber nicht. Erst die Trommel rausnehmen, muss ich wieder reinschieben. Ach so, ach, das ist ja blöd. Das ist wirklich blöd. Ah. Das ist nicht mehr so einfach. Da konnte man alles mit einer Hand machen oder durchschrauben und so. Ja, nee, das geht jetzt nicht mehr. Ah. Das sind jetzt hochkomplexe Bilder, diese Waschmaschinen. Jetzt habe ich festgestellt. Die sind quasi nicht. Warum sind die Waschmaschinen so hochkomplex heute? Weil die Technik jetzt sowieso immer schon mehr ins Organische reicht. Weil die Technik, je höher die sich entwickelt, verstehst du, umso mehr nähert die sich quasi wieder der Natur an. Und nachher hat man dann so ein komplexes Gebilde vor sich, wie zum Beispiel eine Sansevieria, eine Pflanze, wo man jetzt auch nicht mehr einzelne Teile auswechseln kann. Sondern kann man nur noch den ganzen Topf wegschmeißen oder sich für Düngerstäbchen entscheiden oder mit denen zu reden, gießen. Kommt dem Augen sehr nahe. Ich meine, ja? Man macht was in die Maschine drin und da kommt was raus und das bewegt sich. Genau. Du musst versuchen, du musst hin und wieder stärker mit deiner Waschmaschine kommunizieren. Ich habe keinen Fernseher. Ich sitze ja immer stundenlang davor und bin immer wahnsinnig begeistert, wie sich das da dreht. Du auch? Ehrlich? Sag mal ehrlich. Was? Du auch? Ja. Prima. Ich nicht nur in eine Richtung, ich drehe mich ja in beide Richtungen. Das ist auch der zentrale Ort meiner Besinnung, also der Besinnung in meiner Wohnung, die Waschmaschine. Ja, und das Schöne ist ja, dass ich mir auch so einen Toplader gekauft habe. Ja, ich auch, genau deswegen. Und das Geilste ist doch Buntwäsche, oder? Das Geilste ist Buntwäsche. Und ich habe so eine kleine Kugel, so eine Wäschekugel. Und ab und zu fange ich mal an zu zählen, wie oft die Wäschekugel in einer Minute vorbeikommt. Ach, Wäschekugel, um das Waschpulver zu portionieren. Oh. Ach, das habe ich ja noch nicht. Das ist ja auch interessant, da hat man ja dann gleich noch so eine Art Fremdkörper drinne. Ja, und die buckert auch mal so auf beim dessen, Schleudern. Ah ja, auf dessen Erscheinung man immer warten kann. Genau so. Ah, das ist ja wie so Lotto eigentlich dann auch, hä? Kann man sagen, aber die ist leider immer bloß weiß. Also ich habe schon mal geguckt, ob es mal so Farbe gibt, irgendwie so bunte. Aber die kann man bestimmt färben, die ist doch so aus Plaste, irgendwie PVC, oder? Na, wie willst du PVC färben? Ich glaube, das färbt sich gut mit so normaler Wäschefarbe. Nee, und ich hab auch schon mal Buntwäsche gekocht, also da hat das auch nicht geklappt. Ach so. Irgendwie lässt sich PVC einfach färben. Jetzt weiß ich nicht genau wie. Das wäre natürlich schön, war, wenn so richtig so ein Eisenbahner-Signalrot hätte. Das wäre schön. Ja, wie so die Techno-Jacken aus. Könnte man das mal ausstoppen noch mit der Zeit. Da ist man sich immer nicht ganz sicher. War das nun der Schlü oder die Socke oder war das nur die Kugel? Ja, ach Mensch, da danke ich dir aber für deinen Anruf jetzt. Naja, dann kriegst du für mich nächstes Mal raus, wie man so eine Kugel färbt. Ja, und wenn du mal wieder vor der Waschmaschine sitzt und so kickst, wie es sich dreht, würdest du da mal an mich denken? In welchem Zusammenhang denn? Überhaupt, na, dass ich jetzt möglicherweise auch vor der Waschmaschine sitze, ringucke ins Fenster und an dich denke. Du meinst als so eine gewisse Besinnung von mir zu dir? Ja, so, dass man sich einfach mental mal kurz schließt, auch wenn vielleicht Kilometer Luftlinie dazwischen liegen. Denkst du auch an mich? Ja, naja, ja, mach ich. Gut. Dass man einfach das Gefühl hat, man ist nicht allein in der Welt. Gut, wünsche ich dir noch eine schöne Nacht. Ach ja, na, das wird eine schöne Nacht. Ich danke dir sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr für deinen Anruf. Na klar. Der hat mir gut gefallen. Vielen Dank, tschüss. Tschüss. Eine wirklich komplizierte Frage, wie man die Trommel da rauskriegt. Hallo? Hallo? Die relativ nah dran ist am Sinn des Lebens. Wer bist denn du? Ich bin Reinfried. Reinfried, wie lautet denn die Frage, die dich schon jahrelang beschäftigt? Die bewegt mich noch nicht jahrelang, die bewegt mich erst seit Sonntag. Seit Sonntag? Ja. Ach, dann dreht sich's um eine Frau. Nee. Nee? Ha, wieder daneben geraten. Ja, ich stand an der Bushaltestelle und da kam jemand, der wollte seine, oder hatte seine Kaninchen gefüttert, erzählte mir das dann auch gleich, ohne dass ich ihn gefragt hätte. Und dann habe ich ihn gefragt, wo er das denn gemacht hat. Und sagte, am Hahn-Meitner-Institut. Und dann fing er an zu erzählen und kam dann drauf, dass er meinte, dass Männer mit Molekülen sehen und Frauen mit Ionen. Kannst du nochmal wieder... Männer sehen mit Molekülen, ja. Und Frauen sehen mit Ionen. Ionen. Ionen. Ja. Mit Ionen. Mit Ionen, ja. Und der hatte wohl im Hahn-Meitner-Institut lange gearbeitet. Und das hatte wohl irgendwelche Spätschäden, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall interessiert mich jetzt natürlich die Frage, ist das überhaupt möglich oder nicht? Ich meine, dass Frauen den siebten Sinn haben, ist ja bekannt, aber... Männer sehen mit Molekülen und Frauen mit Seelen sehen mit Ionen. Ja. Aber so einen rätselhaften Satz habe ich auch schon mal gehört, aus dem Mund eines Physikers. Ja, das war auch ein Physiker. Siehst du, und der sagt, vielleicht war derselbe, der sagte... Die Erde dreht sich über Kopf mit der Frequenz der Gammastrahlen. Aha. Oh, ein toller Satz, oder? Ja, ist auch nicht schlecht. Der durchaus mithalten kann und wo man auch nicht genau weiß, ob er nicht vielleicht stimmen könnte, so ja. Ja, nachher fing er noch irgendwie an mit blauem Leuchten und violettem Leuchten und dass diese Meitner wesentlich weiter war als der Otto Hahn und so. Naja. Oder ja, dank... Da stand ich da einfach ratlos. Da danke ich dir für diese Frage, die auch mich ratlos zurücklässt. Die nicht nur, die nicht, von der man nicht nur weiß, ob sie beantwortbar ist oder unbeantwortbar, sondern die so ein grundsätzliches Gefühl des Unbestimmten in einem hinterlässt, oder? Ja. Und so einer gewissen Verunsicherung. Ja? Ja, gibt natürlich noch eine primitive Variante. Und die lautet? Was ist besser, im Stehen pullern können oder Kinder kriegen? Was tut weniger weh? Ja, gut. Ich danke dir für deinen Anruf. Alles klar. Tschüss. Mensch, Mensch, Mensch. Manchmal sind ja harte Alternativfragen, die einem hier gestellt werden. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ich muss mir wirklich einfach Zeit lassen. Man muss nur 12-mal Hallo sagen und dann antwortet jemand. Hallo? Hallo? Hey, Kuttner! Hey, also ich sitze hier schon mindestens eine Dreiviertelstunde, weißt du, und das klingelt und dann ist besetzt und... Ach prima, das ist gut, wenn man so ein Gespräch hat, da fühle ich mich gleich geschmeichelt. Und das Schöne ist, ich höre dich am Telefon und ich höre dich sozusagen auch über Radio, wa? Ja. Das ist sozusagen Stereo. Ja, aber so ein quasi ungleiches Stereo, oder? Ja. Weil ja die Qualität völlig verschieden ist. Das stimmt, das sind 30-70%, denke ich. Ja, und aber irgendwie ortet sich das dann wahrscheinlich trotzdem in der Mitte des eigenen Kopfes. Aber sehr komisch gemischt. Ungleichmäßig. Ja, ungleichmäßig. Ungleichmäßig gemischt, aber irgendwo im Hinterkopf ist jetzt meine Stimme. So ein bisschen, so der Schall im Raum. Ja, wer bist denn du? Ich bin der Micha. Micha? Ja, du kannst mich einfach Micha nennen. Also du darfst aber nicht so schnell sprechen, weil du haspelst immer ziemlich schnell rum und ich verstehe immer nur die Hälfte von dem, was du eigentlich erzählst. Also pass auf, meine Frage. Aber die Hälfte ist genug. Wenn du das alles verstehen wolltest und müsstest, was ich sage, dann hättest du dann ungefähr eine Woche zu tun. Das kann möglich sein. Ich denke so ja 2 Wochen, weißt du? Ja, und dann würde sich... Das ist ein bisschen blöde. Krieg mal, aber dadurch, dass die Woche ja... Hör mal zu, dadurch, dass die Sendung wöchentlich stattfindet. Du lass mich ausreden. Also pass auf. Nee, ich will ja bloß noch mal klar machen, welche Effekte das hätte, wenn du jetzt wirklich pro Sendung 1 oder 2 Wochen überlegst. Verstehst du, dann hättest du in der folgenden Woche wärst du noch mit der, hättest du noch eine Woche Überlegung von der alten Sendung und schon wieder kämen 2 Wochen dazu. So das heißt, du, in der zweiten Woche müsstest du 3 Wochen überlegen. Eine Woche Zeit, um auf deinen Anrufbeantworter zu sprechen. Weißt du, und ich könnte dann mir die Frage überlegen, welche ich dir dann stellen würde. Ah ja. Habe ich jetzt eine Woche Unterschied. Also ich hätte im Prinzip eine Woche Zeit, um mir die Frage zu überlegen. Also von daher. Habe ich jetzt nicht verstanden, aber lass mich eine Woche drüber nachdenken. Hey, super, super. Ich sehe schon, wir kommen ins Geschäft. Super, also, Micha. Hey, pass auf, Gunnar. Ja. Und zwar meine Frage. Ja. Ich weiß ja nicht, ob die Frage schon gelaufen ist, aber in dieser Sendung sicherlich noch nicht. Und zwar, du kennst doch bestimmt dieses Ding. Du kommst irgendwie in die Kaufmichhalle, weißt du, und schiebst da so deinen Wagen so durch die Gänge. Kenn ich. Ja, und dann kommst du irgendwann an dieses Fließband, wo diese nette Mutti sitzt und dich abkassieren will und dann immer sagt, bezahlen sie jetzt oder wollen sie es umsonst? Nee, also pass auf, dieses Ding, was man zwischen diese Waren legt, die du dann da auf dieses Fließband legst. Kannst du mir vielleicht irgendwie sagen, wie dieses Ding heißt? Also, man bezeichnet ja immer irgendwelche Dinge, die eigentlich ziemlich sinnlos sind. Ich weiß es doch nicht. Also, ist wahrscheinlich der Kundenunterscheidungsknüppel. Ey, der Knüppel, aber der sieht nicht aus wie ein Knüppel. Der sieht mehr aus wie ein Stäbchen irgendwie. Das war meistens immer irgendwie eckig. Ha? Meinst du das Kundendifferenzierungsstäbchen? Naja, bloß der Preis meiner Ware differenziert sich ja nicht durch diesen Knüppel. Nee, aber die einzelnen Kunden werden dadurch unterschieden. Ja? Der Kunde, doch, der Kunde endet am Kundendifferenzierungsstäbchen. Bis dahin bist du und danach ist es jemand anders. Verstehst du, das ist identitätsstiftend. Ja, der, aber ich weiß, ist klar. Nein, jetzt hör zu. Das Ding heißt Identitätsstift. Du meinst, woher weißt du denn, dass das Identitätsstift heißt? Ich meine, habe ich jetzt abgeleitet? Na, das ist von der Funktion abgeleitet. Von welcher Funktion? Na, von der Funktion, Identität zu stiften. Identitätsstiftung ist die Aufgabe dieses quasi oft schwarzen Viereckchen, manchmal auch mit Bandenwerbung, Banderolenwerbung bedruckt. Na, oder grau. Bei Spar ist es grau. Und mit Werbung. Ja, mit Werbung, sag ich ja. Wir sitzen hier gerade zu dritt und malern hier eine schöne Wohnung irgendwie. Ist der Identitätsstift. Darf ich nicht ausdenken, wie das heißt? Nee, er muss es so gut begründen können wie Icke. Naja, aber die Begründung, die reicht mir einfach nicht aus, weißt du? Also sag mal, was verlangst du denn für eine Begründung als Begründung für den Namen eines, sag mal, alltäglichen Gegenstandes? Wie bitte? Ich habe jetzt diese Frage nicht verstanden. Ja, was du als Begründung verlangst. Hast du dir zum Beispiel mal den Namen Kaffeemaschine begründen lassen? Nee, den nimmst du einfach so hin. Kaffeemaschine benutze ich ja auch als T-Sieb zum Beispiel. Also ja, aber trotzdem heißt die Kaffeemaschine und du akzeptierst es. Ohne da blöde Gegenfragen zu stellen. Wenn ich dir aber sage, das Ding heißt Identitätsstift, dann denkst du... dass du da rummosern kannst. Ich hab Text irgendwie, weißt du? Start. Da könnte ich an so einen kleinen Vibrator denken, den ich mir ab und zu mal einführe, weißt du? Also ich meine, das ist ja keine Bezeichnung. Sag mal, da versuchst du Frauen damit rumzukriegen, dass du das Ding als Identitätsstift bezeichnest? Hast du Erfolg damit? Hey, Süßer, das Wort stammt von dir, nicht Hey, Herzchen. Ja. Naja, du denkst dabei an Sex. Ich denke an Kaufhalle. Na, ich denke auch an Kaufhalle, aber ich denke... Nein, stimmt überhaupt nicht, du hast eben an Sex gedacht. Lüg doch nicht, du hast eben an Sex gedacht. Aber nein, ich habe an Stäbchen gedacht. Kennst du nicht diese von Leckerland, diese leckeren Stäbchen, die es dann so in verschiedenen Fruchtarten gibt? Und kannst du jetzt sagen, was das mit Sex zu tun hat? Das wäre noch eine Bedeutung für das Wort. Jetzt lass dir nicht vorsagen, ich lass mir auch nicht vorsagen. Alles, was ich sage... Entschuldigung, du musst mir ein bisschen überlegen, weißt du, du machst ja so eine Sendung... Ich bin dir überhaupt gar nicht überlegen. Ja klar bin ich dir überlegen. Du stellst die Frage, wie heißt der Gummiknüppel, den man zwischen die Kunden legt? Ich sage, der heißt Identitätsstift, dann fängst du an rumzumosern. Nur weil du jetzt hier mit dem Radio telefonierst. Abgedenkt, weißt du, also ich meine, ich will mich gerne mit dir intensiv unterhalten und dann quatscht mich hier irgendjemand so ins Ohr und ich weiß nicht, auf welche Antwort ich jetzt zuerst hören soll. Auf meine ist doch völlig klar. Ja, Identitätsstäbchen. Nicht Stäbchen, Stift. Stift? Identitätsstift. Ja, noch viel schlimmer, sag mal. Ist überhaupt ja nicht schlimmer. Natürlich, ich kann da mit diesem Stift nicht schreiben. Ich würde ja gerne mal mit diesem Stift schreiben. Man kann da mit Stiften sowieso nicht immer schreiben. Natürlich. Ach Quatsch. Kennst du nicht den Spruch, hey, hallo Stift, komm mal her, hol mir mal ein Bier? Der Lehrling zum Beispiel heißt auch Stift und mit dem kann man auch nicht schreiben. Ja, Lehrling? Kann man froh sein, wenn der selber überhaupt schreiben kann. Aber wie bitte? Ich wusste nicht, dass ihr einen Lehrling habt. Also ich früh morgens, bevor ich dann, damit ich aus dem Bett komme, um zur Schule zu kommen, muss ich immer Kiss FM hören. Kennst du Kiss FM? Ja. Siehste. Und das ist doch eigentlich auch ein netter Sender. Wieso mussten du das hören? Ich musste das einfach hören. So als damit polizeiliche Auflage? Sozusagen. Außerdem sagen die mir früh morgens immer an, wo kontrolliert wird, weil ich der typische Schwarzfahrer bin. Ah ja. Ja. Das hat mit jetzt mit dem Thema zu tun. Ich weiß nicht, was... Mit der Sendung überhaupt gar nicht. Das tut mir wirklich leid. Du, Kuttner, ich habe noch eine Bitte und zwar... Bitte mal. Ich habe nämlich eine Freundin, die heißt Sandra und die geht meistens zu deinen netten Gesprächen, die du in irgendwelchen Bibliotheken hast oder so, weißt du, und die ist ein großer Fan von dir und die würde ich gerne auf diesem Kanal jetzt gerne mal grüßen wollen. Grüße. Und ich würde natürlich mich auch freuen, wenn du sie grüßt. Sandra, ich grüße dich. Hey, wenn Sandra jetzt zuhört, wird sie sich sicherlich freuen. Ja. Hey, ja. Tschüss. Hey, tschüss, Kuttner. Malert schön weiter, ja? Hey, danke. Tschüss. Ciao. So. Mensch, mal, wie machen wir jetzt hier weiter? Die Sendung ist im Grunde zu Ende. Ich werde erstmal, glaube ich, vorsichtshalber eine Musik spielen. Und zwar, das freut mich nämlich sehr. Ich habe ja eine tolle Platte geschenkt gekriegt. Da muss ich mich, glaube ich, nochmal nachdrücklich bedanken. Und zwar bei Markus. Markus hat mir eine schicke Platte geschickt. Und er hat sie nicht nur einfach so anlasslos geschickt, sondern er hat sie mir geschickt, weil er wusste, die Platte wird mir sofort zu Herzen gehen. Das ist Family Fodder. Die kannte ich überhaupt ja nicht. Und die haben Schubert gecovert. Diese schöne Leiermann. Auch aus der Winterreise, der letzte Song. Wollen wir kurz mal so halbwegs im Original rinhören? Im Original ist es jetzt gesungen von Brigitte Fassbender, der Leiermann. So hört er sich im Original an, wenn er sich im Original irgendwie anhört. Ditte? Hört mal hin. Noch neulich von Lotte Lehmann gespielt hier. Brigitte Fassbender ist sowieso die allertollste Interpretation von der Winterreise. Wenn jemand die Absicht hat, sich mal die Winterreise von Schubert zuzulegen, dann sollte er unbedingt Brigitte Fassbender nehmen, wo Brigitte Fassbender das singt. Einfach schon. Und jetzt hören wir uns mal die Coverversion von Family Fodder an. Auch der Leiermann Organ Grinder heißt es hier. Seine Leiche steht im Himmel still. Family Father. Muss ich mich echt nochmal bei Markus bedanken. Markus, danke. Eine tolle Platte. Ansonsten, was soll ich jetzt sagen? Sie jauchzet, frohlocket, MC Lücke macht Nightflight gleich. Ich verabschiede mich. Nächsten Dienstag ist wieder Sprechfunk. Toll, richtig volle Pulle überzogen. Ist 6:06. Tschüss, Kinder. Nächste Woche geht's weiter. Herzlich willkommen zum Nightflight. Erstmal eine kurze Nummer zum Aufwachen. 1:39, die Melvins covern The Germs. Politics dead. That's a talk. Glocken, die Farmer Boys, die Nummer haben wir natürlich schon mal gehört von DM oder auch Mode, Depeche Mode für all Nicht-Fans dieser Band, die ja auch ein Comeback-Album, wenn man so will, zumindest das erste seit 4 Jahren in Planung haben und nach dem Recovern, also nach dem Wiederherstellung des Sängers Gehrn, dann wieder zuschlagen wollen. Zugeschlagen haben hier Deutschlands bester Rock-Act, so zumindest wurden sie im Jahre 96 ausgezeichnet. Der beste nationale Metal stammt von den Farmer Boys und so wie so viele deutsche Bands dieser Tage versuchen auch sie es hier auf ihrer neuen Single mit einer Coverversion. Das funktioniert im Moment gut. Never Let Me Down Again, The Farmer Boys, und das zieht seine Kreise bis über den Atlantik zurück in die Vereinigten Staaten, wo es Britpop-Fans gibt, die aus Brooklyn stammen, sich Pissed On nennen. Und von ihrem Number One betitelten Debütalbum hören wir jetzt die Smith, die definitive Smith-Coverversion dieser Tage, Shoplifters of the World Unite. I've been over. Tja, klasse Nummer, die neue Single der mit 16 Pferdestärken gezogenen Band 16 Horsepower vom Album Sackcloth and Ashes. Das war der Black Soul Choir. Weiter geht's mit Sublime und ihrem aktuellen Album. Gleich Titel, gleiche Band. Sublime und Centuria. This ain't no funky reggae party. $5 at the door. It gets so real sometime. Who wrote my rhyme? I've got the microwave, got the VCR. I got the deuce deuce in the trunk of my car. Oh yeah. Don't fuck around with my dog. All that I can see I steal. I fill up my garage. Cause in my mind, music from Jamaica, all the love that I found. Pull over, there's a reason why my soul's unsound. It's you. It's that shit stuck under my shoe. It's that smell inside the van. My bedsheet covered with sand. Sitting through a shitty band. Getting dog shit on my hands. Getting hassled by the man. Waking up to an alarm. Sticking needles in your arm. Picking up trash on the freeway. Getting it pressed every day. Leaving without making a sound. Picking my dog up by the pound. Living in a tweaker pad. Getting yelled at by my dad. Saying I'm happy when I'm not. Finding roaches in the pot.